Phantom Pods. Drückst du? Ich habe jetzt mal, ja, ich habe jetzt mal so gedrückt, ne? Hast du mal gedrückt? Okay, ja. Dann zählen wir jetzt bis drei. Ich bin dafür. Ich bin dafür. Ach, mach doch, was du willst. Wenn jetzt mal, guck mal, und die anderen Zahlen sind ganz traurig. Okay, dann mach 4, 5, 6, komm. Ja. Was wir auch machen könnte, ich könnte es einfach alles so drin lassen. Das könnte so mal die Diskussion vorneweg. Das ja. Kommt eigentlich ganz cool. Und ist richtig in Absicht. Soll ich es mal drin lassen? Ja, ich lass es mal ja drin. Jetzt hast, das ist ja doof, weil jetzt hast du es ja schon verraten. Ach, ja, und? Meins kommt eh raus. Spätestens, wenn du es hörst. Richtig. Oder ich gebe dir einfach eine andere Version. Das ist auch cool. Ich mache einfach andere Versionen. Aber ich kann ja meine Sachen auch vorher abschneiden. Das, ja, gut, klar. Könntest du. Könnte ich. Machst du nicht. Nee, ist mir zu anstrengend. Da muss ich mir ja vorher das Tutorial angucken. Muss mir das ja alles mal. Oh, wie geht denn das hier? Was sind das da? Wie ja, aber ich bin ja nicht dumm. Das ist das ja der, das ist das der Punkt. Das habe ich damit nicht implizieren wollen. Ja, das, nein, das ich weiß, ich weiß. Ich bin nur bequem. Ja, genau. Genau. So, also jetzt hier. 4. Komm, 5. 6. Ach, ich muss jetzt anfangen. Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zum Abschaltimpuls. Hallo. Hallo, Lies. Hallo. Hallo, Petra. Wie geht es euch? Wie geht es dir, liebste Elli? Nee, frag nicht. Nee, komm. Nee, frag einfach heute. Lass gut sein. Wir gehen mir die Frage. Alles so gut. Das ist, das ist momentan, aber nee, heute war wirklich so ein... Ich trinke schon Wein, Leute. Es ist schon später am Abend. Ich hatte heute so einen geilen Tag. Wir haben morgens um 9 Uhr angefangen mit der Besprechung. Und dann hatten wir mehrere Meetings hintereinander, so ohne Pause dazwischen. Ja, und meine Kollegin, die war irgendwann so geil und hat mir dann, als ich dann auf Toilette ging, muss ich ja an ihrem Büro vorbei, hat sie mir noch ein Rosinenbrötchen in die Hand gedrückt. Das fand ich sehr nett. Okay. Und weil ich habe dann, es gab nichts zu essen bis 5:30. Da war dann das letzte Meeting vorbei. Super. Ich bin ein bisschen geplättet so von der Sache her. So quasi von der Sache her. Und dann nimmst du die Widrigkeiten des Abschaltimpulses noch in Kauf. Ja, finde ich voll das toll. Machen wir aber nur deswegen heute ja schon ziemlich früh, ne? Weil wir sonst keine Zeit mehr haben. Wir haben keine Zeit mehr gefunden. Genau. Nee, ich bin nächste Woche wieder auf Dienstreise. Da bin ich dann weg. Ja. Und dieses Mal nicht in Wiesbaden oder so. Nee, dieses Mal ganz harmlos. Und ja, und du hast irgendwie auch keine Zeit. Und am Samstag müssen wir ja zocken. Da haben wir dann auch keine Zeit. Da wollen wir Doom besuchen und ich hätte euch das so gerne erzählt, ihr Lieben, wie das bei Doom war. Ja. Ellie hat ganz, ganz dolle lieb, hat nämlich gleich auf meinen Wunsch reagiert und hat für mich ein Allianz-Event ins Leben gerufen. Ganz genau. Lieb. Ja. Finde ich. Ja. Bin und, ich sehr dankbar nee, weil für. Ich will den Doom ja auch unbedingt sehen, weil ich jetzt noch überhaupt gar keine Zeit gehabt, den Typen mal kennenzulernen. Genau. Und da möchte ich ihm jetzt gleich so richtig. Der sieht klasse aus. Mach ich dich gleich gepflegt an die Fresse hauen. Mal sehen, wie das gleich so läuft. Gleich direkt. Genau. Weg mit ihm. Ich hab, weißt du, was ich gesagt habe? Und witzig, ne? Weil letztes Mal haben wir uns noch über den Emissär und so unterhalten. Vorletztes Mal. Ich komm schon durcheinander, ihr Lieben. Alles gut. Über vorletztes was? Mal, ja. Über was haben wir uns unterhalten? Über den Emissär von Doom. Ach, ja. Ne? Genau. Ja, den haben wir auch schon aufs Maul gehauen. Und ich glaube, das fand er nicht so gut. So ein paar. Emissärin. Ja. Genau. Was Emissäre? Was machen die jetzt genau? Die sind sozusagen die Doombringer. Ha, nee. Oh, ja, gleich wieder so ein die gute Alkohol Laune. Trinken, dann geht das bestimmt besser. Komm, weiter, mehr. Nee. Ich lauf hier nicht wie irgend so eine, weiß ich nicht, Mallorca-Ballermann-Tante. Ich trinke hier ordentlich. Das ist kein Sangria. Nicht die 1,5 nee. Liter Pennerglück. Nee, bei uns gibt es vernünftigen Wein, nicht so eine Plörre, Leute. Bei mir gibt es auch vernünftigen Wein, also das möchte ich immer klarstellen. Wieso? Hab ich gesagt, bei dir gibt's Plörre? Nee, nicht auf dem Beziehungsohrhöhlen, mein Lieber. Okay, Entschuldigung. Aber das ist ganz lustig. Ich fahre ja jetzt öfter mit der S-Bahn. Ja. Und das ist total geil, weil du da wirklich... Da gibt's Sangria? Ja, manchmal schon. Das ist total der Knaller, weil du sitzt dann abends oder morgen. Morgens ist noch besser. Du sitzt morgens in der S-Bahn und dann hockt da einer neben dir mit einer Sangria-Flasche im Arm. Und du denkst dir nur so, okay, alles klar. Kann man machen. Ja, muss man nicht. Muss man nicht. Nö, das ist halt so. Aber das ist doch mal... Finde ich nur sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ja. Und mir wurde gesagt, mein Stuhl knarzt so laut. Ist das schlimm? Weißt du, dieses Rumgewackel finde ich total ätzend. Aber das habe ich dir schon mal gesagt. Okay. Ja, ich bin ein sehr hyperaktiver und energetischer Mensch. Das stimmt nicht. Nicht? eigentlich fest, da bist du voll die Schlaftablette. Das habe ich auch nicht gesagt, aber brauchst jetzt hier nicht einen auf Prinz Rurik zu machen. Nö, mach ich auch den nicht. Den hast du ja mit hyperaktiv betitelt. Aber Q ist schlimmer als ich. Muss ich da... ja, echt total krass. Ja, das sehe ich aber erst nächstes Jahr dann vielleicht irgendwann mal. Aber Mist, dem Q, ne? Dem wollte ich ja nur noch auch irgendwann mal eine E-Mail schreiben. Lieber Q, hörst du überhaupt noch Abschaltimpuls? Keine Ahnung. Hörst du noch Abschaltimpuls? Ja, ne? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Auch wenn nicht, dann gibt's ich glaube nicht, hat keine Zeit. Oder was? Im hat OP er aufgehört oder so. Zu joggen? Nee. Ja, wie geil. Das ist geil so. Die verstehen das ja alle nicht. Genau. Und dann drunter stehen und dann so, weißt du, am Patienten stehen und dich erstmal voll wegharzen, weil irgendwie so ein dummer Spruch kam. Das ist schon cool. Und keiner versteht dich. Find das ist auch. Noch das Beste. Nee, das ist noch das Allerbeste, ja. Aber so, glaube ich, so eine coole Sau ist Q nicht. Nee. Sorry, Q. Das war jetzt gemein, jetzt aber nö. Gesagt sein. Nö, nö. Was wollte ich sagen? Achso, ja, eigentlich wollte ich dir mir eine E-Mail schreiben, aber nö. Nö. Also ich habe da noch diverse Sachen zur Bearbeitung. Da liegt auch die E-Mail sozusagen. Aber nee, Q, du bist so Prioritätenliste relativ weit hinten. Ganz unten. Ziemlich weit, weg. Sorry. Ja, hast du recht. Geht halt nicht, Leute. Ich ein bin wichtiger. Blöd. Wieso? Ich fand nur weil ich dir eine E-Mail schreibe oder was? Ja, nee, ich fand diese Gesicht, also diese Fassungslosigkeit für diese Millisekunde, so, fand ich ganz toll eben. Ich bin wichtiger. Genau. Nee, ich bin wichtiger als Q. Also so rein vom als Prinzip Q. her. Von der Sache her quasi. Ja, oder? Nee, doch, ja, klar. Ich ja, klar, logisch. Ich bin nur, Kollege. Ja. Ich bin Kollege. Kollege. Kollege. Kollege. Ja. Und ja, also, ey, du kriegst sogar SMS, kriegst du ja auch. Genau. Oh, die war geil, ne? Die ich dir geschickt habe. Die war der Knaller. Hammer SMS. Das war Hammer SMS. Das war in der ganzen Woche geilste Nachricht, die ich bekommen habe. Ja. Ich bin nach Hause gegangen, das hat mich über den ganzen Tag so weggetragen. Fand ich total geil. Ich bin nach Hause gekommen, so yay. Total geil. War richtig hammergeil. Das ja, Leute, was ist los? Das war, raten wir euch nicht, das wird eine richtig geile Weihnachtsüberraschung. Genau. Und zwar, das Geile ist, weißt du, wann der rauskommt? Am 25. Ganz genau. Am ersten Weihnachtsfeiertag. Ist auch noch passend. Das ist super, ist das. Und da nehmen wir uns auch richtig schön Zeit für. Genau. Ich glaube, alles ist egal. Da machen wir das auch nicht hier irgendwie so komisch mit, ne? Hin und her und dann mal zwischen reingerede. Nee. In einem durch und dann irgendwas hinten dran gepflanzt. Ist ja egal. Was? Das gut, das können wir dann nochmal besprechen. Das machen wir mal so, aber ja. Off-air. Machen wir das dann mal. Achso. Wenn wir off-air sind. Ja, und dann sind noch einige Sachen zu klären. Auch. Ehrlich? Jetzt habe ich schon wieder Angst. Nö, also, nö. Machst du das? Die Gesprächspartner. Ach so. Nee, ich werde denn wieder total schleimig lieb sein. Ja, klar, wie immer, ne? Erst dricke Klappe und dann, genau. Das bin ich. Du verwechselst uns gerade. Ach so, okay. Ich bin bist der. Du dann? Egal. Ja. Du bist dann der Unterwürfige. Ja, Ich bin so der Duckmäuser. Ich bin auch voll schüchtern. Glaub mir, keine Sau. Ne? Ja. Ist ja immer so. Ich habe heute, hab heute das erste Mal jemanden in der Bahn kennengelernt. Voll geil. Wen denn? Keine Ahnung, den Namen haben wir nicht genannt, aber ich, ja, wir haben uns unterhalten. Einfach mal spontan. Er, sie, es? Was war's denn? Er und sie, es waren Pärchen. Total nett. Wir sind dann so irgendwie ins Gespräch gekommen, weil er mir erzählen musste, dass, was ich eigentlich ganz lustig fand, er musste mir erzählen, dass er jetzt eine der schärfsten Currywürste, die es bei uns in der Stadt, oder die schärfste Currywurst, die es bei uns in der Stadt gegessen hat. Und dass ihm jetzt verflucht der Mund wehtut. Okay. Ja gut, das wäre, so ein Kommentar hätte er bei mir schon keine Chance gehabt, ne? Kannst du dir ungefähr den Blick vorstellen, den ich gebracht hätte? Ja. Du, Das, ich finde das sehr geil. Das hat ein Kommilitone von mir mal gesagt, ungelogen. Das war ein ganz witziger Typ, vor allen Dingen, weil der war so ultra trocken von seinem Humor her. Kennst du solche Leute? Die sind der absolute Hammer. Ja, was ist ich. Das denn für eine Tasse? Ist das eine Weihnachtstasse? Nee, das ist so eine, vergiss es. Zeig mal. Just, nein, nein. Zeig her. Nein, los. Nein, nein, nein, nein. Nein. Nein. Los, zeig. Ich zeig dir, guck mal, guck mal. Soll ich dir was zeigen? Hier, guck mal. Ja, habe ich auch. Ja, ich weiß, ist okay. Die Tasse hast du nicht. Er hat mir sein iPhone gezeigt. Das war jetzt, er muss es umdrehen, damit man es Apple zeigen kann. Achso, Entschuldigung. Ich möchte die Tasse bitte sehen. Komm her, hier, guck. Ey, Äpfel sehr schön. Ja, nö. Die Tasse bitte sehen. Nein, warum denn? Das Zauberwort heißt sofort. Nein, das ist das Zauberwort mit zwei T und das heißt flott. Ja, los, machst du hier. Nein, warum? Zeigen. Warum? Nein, weil ich das, so eine, sehen möchte. Das ist so eine Billigtasse, vergiss es. Ja, und? Das, deswegen? Ja, das ist die, über die hatten wir es, glaube ich, schon mal. Das ist die, ja, 4P. Der große Bruder von Moses. Alles gut. Ja. Nein, ich wollte ja nur wissen, ob das jetzt eine Weihnachtstasse ist, ob die jetzt jahreszeitlich angepasst wird, deine Tassen. Ja, aber es ist noch nicht in der Nähe von Weihnachten. Das gibt's erst ab dem 1. Dezember. Da stelle ich um auf Weihnachtsbedarf. Ja, wenn da irgend so eine Tasse, die mir unbekannt ist, kommt, dann muss ich ja mal nachfragen. Die kennst du aber. Ja, aber so schnell konnte ich die nicht wiedererkennen. Ach so, okay. Entschuldigung. Ja. So, aber ich war eigentlich bei meinem Kommiliton stehen geblieben, der so einen trockenen Humor hat, sehr witzig. Und da war auch so eine Tusnelda irgendwie im Café, die meinte, die müsste ihn jetzt einfach mal anquatschen. Und quatschte ihn dann so voll und er guckte erstmal einfach sie nur an und sagte gar nichts. Und wir waren alle schon gespannt, was jetzt so kommen würde. Ja. Und irgendwann meinte er dann zu ihr, entschuldigen Sie bitte, suchen Sie ein Gespräch. Auch schön. Ja, das Gespräch war dann beendet. Wir lagen am Boden vor Lachen und ja, war schön. Ich finde das sehr geil. Und so ein Running Gag geworden bei uns auch. Ja, bei mir ist ja immer so das Problem, dass die Leute irgendwie so das innere Bedürfnis haben, mich anzusprechen. Ich weiß nicht warum, ich mag das auch eigentlich auch gar so. Nicht. Und du stehst einfach da, setzt dein bösestes Gesicht auf, das du irgendwie hervorzaubern kannst und trotzdem kommt irgendeiner und quatscht ich kenn dich das. Zu. Und zwar oder die fragen dich, wo es längst geht oder ob du dir mal helfen kannst oder irgendwas. Oder nee, noch nicht mal. Das ist ja bei mir so das Fatale. Die fragen mich ja nun nicht mal, hier kannst du mir mal sagen, wo es hier lang geht, sondern die kommen an und meinen so von wegen so, oh du, weißt du, ich war vorhin Fußball spielen und jetzt tut mir die Waden weh. Und ich denke nur so, okay, eine andere Information, die mich so überhaupt nicht interessiert. Und dann, okay. Gut, okay. Super. Ja? Und das geht dann weiter. Ja. Und das ist irgendwie immer. Und aber du solltest das mit diesem Spruch mal versuchen. Der kommt Bombe. Du musst nur ein ganz ernstes Gesicht dabei machen. Ja, was auch schön ist, ist, wenn die Leute dich zutexten, die richtig erstmal, du musst sie ausreden lassen, die labern dich dann so 10 Minuten lang voll, du guckst denen in die Augen, siehst sie wirklich mit festem Blick an und wenn sie dann fertig sind, schaust du sie an und sagst, Entschuldigung, haben sie gerade was gesagt? Ich habe ihnen nicht zugehört. Das ist auch cool. Weil die sind dann erstmal so, das ist sehr cool. Mhm. Funktioniert auch bei Freunden. wenn sie dir voll irgendwas... Voll Freunde, Airquotes. Nein, noch nicht mehr Airquotes. Das meine ich Bei meinem Vermieter mache ich das auch manchmal. Ja, er guckt gut, okay, an. Airquotes. Bei dem würde ich das auch machen. Und du denkst dir dann so, okay, alles klar. Und du musst dich innerlich, weil du genau weißt, was kommt, musst du dich innerlich, bist du dich eigentlich schon am Weglachen. Und erzählt dir irgendwie so, drückt dir eine Kassette ins Ohr. Ich meine, er ist ja ganz lieb, aber dann... Hey, Kassette, Leute, wisst ihr noch, was das ist? Was denn, wissen unsere Zuhörer noch, was Kassette ist? Noch schlimmer, eine Datasette. Kennst du noch Datasetten? Ich habe noch über meinem Schreibtisch eine Kassette von einem Freund von mir. Die hat er mir mal gemixt. Das war ja noch die Zeit. Das war ja sowieso... Die das ist war super ja das, schön. Das ja. war das super Geschenk. Aber ich kann die nicht mehr abspielen. Ich habe kein Abspielgerät. Nein, aber das war doch echt das Knallergeschenk immer, ja. oder? Wenn du eine Freundin hattest oder super. Einen Freund, hast du immer direkt eine Kassette gemacht. Hast du eine Kassette? Ja, hast du gemacht, genau. So das Kuschel, war das. Kuschelrock und so zwei Disc, nee, zwei Kassettenrekord. Warst du immer voll der Chef, wenn du zwei Kassettendecks hattest auch, ja, und hast dann eine geht, da rein und die andere da rein. Total geil. Warst du echt chefig, ja. Genau, und dann hast du dann... Die guten Maxwell-Kassetten, erinnerst du dich noch an die? Genau, ich habe jetzt, ich habe mir vor kurzem... Chrome. genau, Chrome. Oder Ferrum, FE, die FE-Kassetten. Sehr geil. Oh, Leute. Und ich habe mir vor kurzem, weil ich mir so eine kleine Kompaktanlage mit Kassettendeck gekauft. Warum? Weil meine Frau mir irgendwie vor 3 Jahren oder so, hat sie mir eine Kassette geschenkt von Michael Jackson, Bad. Und ich hatte kein Kassettenrekorder mehr, an dem ich den hätte hören können. Und dann habe ich dann so ein kleines Kompaktding gefunden. Und habe ich mir gekauft. Also ich bin mir ziemlich sicher, wir haben noch in diversen Umzugskartons, die ja noch unausgepackt rumstehen. Und wir haben ja auch noch so einige Kartons für Elektronikschrott. Mein Mann, der wirft ja ungern was weg in der Hinsicht. Also das weiß ich hundertprozentig, haben wir noch Walkmans. Also zwei. Ich hatte mir damals einen gekauft und mein Mann hatte ja auch einen, unabhängig. Damals kannten wir uns noch nicht kannten wir uns ja überhaupt noch nicht. Da wussten wir ja nicht, dass es uns gibt. Und so ist uns dann aufbewahren. So einen geilen Walkman, das war damals. Hattest du einen Sony? Ja, klar. Ich hatte einen echten Walkman. Hallo, ich bin Snob. Mess mal. Ich hatte dran. Auch einen Sony und ich bin keiner. Ja? Ich bin einfach nur... Aber bei mir steht es zu erwarten. Das wäre eher komisch, wenn ich das... sein können. Nee, nicht doch. Ich hatte hier original. Ja. Ist doch logisch. Aber wir sind eigentlich schon fast beim richtigen Thema, ne? Ja, total. Wir haben das ja mal nämlich, wir machen wieder, eure Wünsche werden wahr, ihr Lieben, wie immer. Genau. Wobei, im Endeffekt ja das Thema so, also ich finde das Thema voll geil. Ich wollte das irgendwie schon die ganze Zeit immer mal ansprechen, aber ich habe mich da nie getraut. Ja. Oh. Deswegen habe ich das dann einfach mal reingeschrieben. Er hat sich nie getraut. Er wird so voll unterdrückt hier und so. Er traut Nein. sich nicht. Hm. Nein, aber du hast doch mitgekriegt, was beim Filmding abging. Keine Sau gehört. Nicht viel. Also für die anderen nicht viel. Ja. Ich erinnere mich eigentlich nur noch an unser Addendum, wo wir uns, aber das haben die anderen ja Gott sei Dank nicht gehört, wo wir uns so richtig angezickt haben. Das war richtig krass. War sehr unschön. Das war sehr unschön. Ja. Genau, unschön. Auch auch schön. auch nett. Ja. Ja, ja. Ja gut, aber Leute, hier, Wünsche werden wahr. Wer hat sich das alles gewünscht? Verlobt. Ich. Du nicht. Kikuta hat, glaube ich, mit eingestimmt direkt und Fellow, glaube ich, auch. Ja. Ja. Von Kaira, das Ding fand ich geil. Wer ist denn Kaira? Kaira, wer bist du überhaupt? Hier einfach, ich meine, ist ja super, aber einfach mal hier, ja, Bomb, macht mal. Gerade mal was reingeschmissen. Deutsche Literatur versus irgendwie Englische Literatur versus Russische. Aber das war ja so geil, klassisch. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Klasse, ja, aber es ist ganz schlecht. Was er nicht weiß, dass ich natürlich Deutsch Leistungskurs hatte und deswegen deutsche Literaturgeschichte anhand von Romanen gemacht habe und auch sehr gute Erinnerungen daran habe. Das heißt also, das könnte ich sozusagen stand-up-mäßig sofort machen, obwohl das schon Jahrzehnte her ist. Ja, Englisch kann ich nicht so viel, muss ich ehrlich sagen, weil da haben wir Shakespeare rauf und runter gemacht. Gott sei Dank, Shakespeare bin ich totaler Fan, der ist super. Und Russisch, nö, muss ich passen. Kann ich nichts zu sagen. Erstmal. Aber was ich schon geschrieben hatte, alles, nur nicht Jean-Paul. Und ich erinnere mich immer noch an die absolute Verzweiflung, die ich hatte, als ich das erste Mal werkimmanent ein Gedicht von Paul Celan interpretieren wollte. Das ist nicht gelungen, was daran lag, dass ich nicht wusste, dass man die Massengräber der Juden ja damals mit Kalk abgelöscht hat, also ne, ja, um diesen Verwesungskrux zu unterdrücken, mhm, und dass Kalk ein besonders guter Dünger für Krokusse ist. Und deswegen ganz viele Krokusse auf diesen Massengräbern gewachsen sind. Ja. Gut, das sollte man wissen, dann kann man auch das Gedicht besser und schneller interpretieren. Durchaus, ja. Jo. Aber wir machen jetzt hier keinen Nazi-Vergleich. Das war, nee, machen wir jetzt nicht. Nee, Quatsch, das war jetzt nur mal, ach, einfach mal so. Nee, wir reden jetzt über Musik. Genau, Musik. Musik ist toll. Kennst du? Ey, call doch mal mit diesem Mickey Mouse drauf. Nein, kennst du das nicht? Irgendwie, nee. Was, das war irgend so eine Fernsehsendung. Dann kam dann so eine ganz schrille Musik. Das war, ja, daher kommt das. Deswegen, ja, Entschuldigung. Okay, ich bin ruhig. Musik. Es gibt ja irgendwie fast nichts, was ich im Fernsehen nicht gesehen hätte. Daran kann ich mich nicht erinnern. Oh, keine Ahnung. Müsste ich auch noch mal gucken. Ja. Aber ich glaube, egal. Ja, Jeremy Soules. Jeremy Soule, genau. Wer ist das? Wer, was kann der? Was macht der? Was macht der? Wer ist der? Ja, wer ist das? Ja. Ja, du, schmeiß mal an. Schmeiß mal an? Ich schmeiß mal an? Wir sind hier für mal ausnahmsweise vorbereitet, glaube ich. Also so ein bisschen. So halbwegs. Halb vorbereitet. Wir hoffen, dass man das jetzt hören kann. Wenn nicht, dann nicht. Dann machen wir das hinterher, kriegen wir das klar, Leute. Machen wir es hübsch. Leute, da ist die Welt doch in Ordnung, wenn man das hört, oder? Ich glaube, die haben das jetzt erkannt. Unsere lieben Zuhörer. Meinst du? Da bin ich aber ganz sicher. Wir können es ja. Ich lasse es einfach mal im Hintergrund weiterlaufen. Was hältst du da davon? Wir können ja weiterreden. Dabei. Ja, traumhaft. Können wir mal eigentlich machen. Jeremy Soule, das ist derjenige, der die Soundtracks gemacht hat von Guild Wars. Unter anderem. Der macht ja irgendwie alles. Für, glaube ich, fast sämtliche Computerspiele macht er die Soundtracks. Der macht. Für Harry Potter auch, habe ich gesehen. Genau. Der macht sehr schöne und Musiken. Wunderbar. Halt sehr, sehr tragend, finde ich. Ja. Und ich muss ja ehrlich sagen, ich bin ja, habe ich euch ja erzählt, mein Tut-Only-Charakter da. Oh, Charakter, was war das denn jetzt? Mein also Tut-Only-Char erstellt und als ich dann wieder da war, habe ich endlich gemerkt, dass die Musik ja im Tut nochmal ganz, ganz viel zu dieser friedvollen Stimmung beiträgt. Ja, diese Wenn du diese Musik hörst, also ich persönlich, wenn ich das jetzt gerade höre, dieses Thema, dann bin ich schon wieder total happy. Ja, das ist eine sehr, sehr beruhigende, sehr entspannende Musik, finde ich. Genau. So schön dahin fließend. Ich meine, in Musikinterpretation war ich schon immer schlecht, auch in der Schule. Aber ich, also so vom Gefühl her ist es nur so eine richtig schöne, gemütliche, beruhigende, genau, tragende Frühlingsmelodie sozusagen. Ja, aber es passt auch zu diesen. Also zu allem irgendwie, zu dieser ganzen Szenerie, die wir haben, was du gerade beschrieben hast, der Fluss, der da ist, auch diese Wasserfälle, finden sich in der Musik wieder, die Blätter, die fallen von den Bäumen, wir haben ja nun mal schon Herbst und so. Und das spiegelt sich, finde ich, alles in dieser Musik wieder und die ist wunderbar entspannt und ruhig und die ist super. Genau. Meine Lieblingsmusik, muss ich auch ehrlich sagen, wenn wir Guild Wars sprechen, ist doch wieder Prophecies. die Prophecy-Musik. Also wir haben auch mal lange in meiner alten Allianz, also es gab ja noch eine Allianz vor dieser geliebten Allianz, von der ich immer schwärme. Und in der alten Allianz haben wir da auch mal drüber gesprochen. Da gab es noch nicht Eye of the North. Und da waren heiße Diskussionen, ne? Aber die Mehrheit war auch für Prophecies. Ja, also ich tue mir da immer schwer, dann zu sagen, okay, das ist, dass ich da objektiv bin in dem Moment. Weißt du, was ich meine? Weil ich oft so den Gedanken habe, naja gut, vielleicht ist es einfach nur deswegen, weil ich das vielleicht stärker gewohnt bin oder das länger oder damit so die ersten Kontakte. Aber ich finde die wirklich jetzt so vom reinen Anhören her, finde ich sie schöner. Ja. Auch wenn es derselbe Komponist ist jetzt in dem Moment, aber irgendwie es passt, finde ich, besser. Also, naja, vielleicht es passt besser, aber sie spricht mich einfach mehr an. Hier, mach mal das andere. Mach mal das andere. Ich mach mal das andere. Mach mal. Roll mal die Platte ab. Leg mal auf. Finde ich auch so super. Sag doch mal gerade, welche das ist. Das ist Ashford Abbey. Genau, die Ashford Abtei. Genau. Das ist wunderbar. Ich finde, das passt auch. Da ist wieder dieses, also so ein bisschen mehr Leben ist da drin und so. Es ist ja sehr mittelalterlich, ne? Finde ich. Hat so einen mittelalterlichen an. Touch. Ja. Irgendwas. Du bist völlig begeistert, sagst nichts mehr. Also ich finde ja, also das ist ja die Ashford-Abtei, ist ja da bei diesem, bei Ashford halt. Ich sehe da so vom inneren Auge halt so, so ein bisschen Leben im Dorf, was du ja leider im Spiel dann halt nicht hast, aber so herumturnende Kinder und so weiter. Genau. Also das Schweine. Genau, Schweine, die durch die Gegend rennen und Bauern, die dich dann bitten, hier hilf mir doch gerade mal bitte schnell. Mit den Schweinen, genau, so ist das. Und der Gerber, die Gerberin, die da ist und so, das verbinde ich irgendwie alles damit. Obwohl die davor stehen, ist schon richtig. Aber trotzdem, ich verbinde dieses Dorfleben auch, ne? Denn der Moor, der irgendwie die abhanden gekommen ist und so. Genau. Das ist ja immer wieder, was ich sage. Also du hast hier so viel Beziehungen zu diesen NPCs im Tod. Richtig. Ich finde viel mehr als zu anderen NPCs. Ja. Diese Kleinigkeiten, das sind einfach diese Kleinigkeiten, die dieses Dorfleben dann aufmachen. Einfach die Gerberin, der Sammler, der dann da steht, wo du dich fragst, Mensch, guck dir mal diesen Sammler an, der sieht ja gar nicht so schlecht aus, ne? Wer ist denn der? Ja, ja. Der neben Allison, der Gerberin, steht. Genau. Ist das jetzt Nachbarschaft oder? Oder nicht. Oder nicht? Genau. Findet er sie vielleicht ganz nett oder so? Ja. Achso, dieser Schmied. Kann man sich ja mal fragen. Oder der Schmied. Aber dieser, ne? Dieser Berber da. Ja. Und dann der Bauer, der echt total panisch ist wegen seiner Schweine, voll süß. Dirk ist das, ne? Genau, Dirk. Richtig. Und das ist alles. Und dann der Müller da hinten, Abten, der echt nett ist mit dem Mieter und so. Pitney. Mit seiner Bienenwabe. Mit seinem coolen... Pitney ist ja ein bisschen von der Rolle irgendwie. Aber er hat einen coolen Hut auf, finde ich. Ja, Pitney ist... So Mountie-like irgendwie. Ja. Ja, und das ist echt... Und daran muss ich immer denken, wenn ich diese Musik höre. Total schön. Mhm. Das verbindet sich das alles. Und das ist so, du hast also die ganzen Namen. Also ihr wisst ja, Leute, ihr habt das ja schon durchaus gemerkt, dass ich mir nichts merken kann. Weder Namen noch irgendwie Namen von irgendwelchen Skills, geschweige denn von Waffen oder sonst was. Auch von den Leuten weiß ich das noch. Mary Malone ist klar. Ja gut, die ist und so weiter hinten. Die ist ja bei... Die ist weiter hinten, aber was ich einfach nur meine, das ist also von meinen Verhältnissen schon echt der Knaller, dass ich mir das gemerkt habe. Total. Ich bin auch voll stolz auf dich, muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Ja, ich auch. Auf mich. Was? Ja. Passiert. Das nächste. Ja. Was? Nächste. Ja, machen wir das nächste an. Das ist auch toll. Machen wir nächste. Das nächste. Nächste finde ich auch voll super. Oh, Leute. Hammermäßig, oder? Ihr Lieben, ich werde es ewig verbinden mit meinem Aufstieg. Das ist übrigens so eine Sache, muss ich auch sagen, die macht Prophecies in meinen Augen auch absolut einzigartig, ist dieses hammermäßige Gefühl, was ich hatte, als ich aufgestiegen bin. Wie du dich selber besiegt hast, finde ich sehr großartig. Ich war so stolz auf mich. Ja. Das hatte ich nie wieder, das Gefühl. Sehr, sehr großartig. Leute, ich esse mal nebenbei wieder was. Ihr wisst ja Bescheid, ich schmatze ja nicht. Grießpudding, wenn ihr das wissen wollt. Ich habe ein bisschen Hunger. Alles gut. Ich habe dich nur... ich wollte nur vorhin schon fragen, was knackt denn da? Ah, Pudding, okay. Der Grießpudding. Lass ihn dir schmecken. Das schmeckt gar nicht so toll, wie ich dachte. Das ist ja doof. Ja, das... Ja, ich habe ja... Ich habe ja eine Schwäche für Joghurt, ne? Ich kann es ja mal sagen. Ich mag Joghurt total gerne. Ja. In allen Varianten. Grießpudding ist ja nun kein echter Joghurt. Aber ich sag mal, wenn ich vor einem Joghurtregal stehe und es gibt irgendeine neue Sorte, ich muss sie garantiert ausprobieren. Wie oft war das ein Griff voll daneben? Oh, da habe ich echt schon was gegessen zum Teil. Ugh. Ich mag Pudding. Aber das schon mal so nebenbei. Ich stehe voll auf Pudding. Aber auch nur Vanillepudding. Mm. Und ohne Sahne. Was meine Auswahl schon sehr einschränkt. Das stimmt, ja. Weil du ja auf dem ganzen komischen Krempel immer irgendwelche Sahne drauf hast. Ja, aber mal zurück hier zum Aufstieg. Genau, zurück zum Aufstieg, ohne Pudding, ohne Sahne. Mhm. Ja, bei dir war das ja, da hatten wir es aber auch schon ein paar Mal drüber, bei dir war das ja wesentlich einfacher als bei mir. Ich habe ja, wirklich Probleme gehabt mit meinem Aufstieg. Also beim ersten zumindest. und du nicht. Du hast deinen Gegner, also du hast dich selber ja totgestäbelt sozusagen. Mhm. Aber. Wie das so ist als Messmal, wir sind nutzlos. Ja, klar. Hast du schon vollkommen recht. Hat sich mal gelohnt. Genau. Wann haben Sie eigentlich die Entscheidung, Messner zu werden, so richtig mal zu schätzen gewusst, als ich meinen Spiegelbild besiegt habe? Na super, Leute. Weil ich da es richtig toll fand, dass ich endlich zu nichts nutze bin. Bis der Arzt kommt. Ah, sehr cool, ja. Nee, also... aber es war toll, oder? Es war so toll und die Musik, die verbinde ich immer damit. Ja. Wobei ich ja ganz ehrlich gestehen muss, dass mir die jetzt, also diese, die Musik nicht jetzt so im Hinterkopf war, wie jetzt die Gwen's Theme oder das von der Ashford-Abtei. Also ich habe da schon eher, als wir uns das ja so am Anfang mal kurz angehört hatten, habe ich erstmal nachdenken müssen, habe ich gedacht, Moment, wo kommt die denn überhaupt vor? Weil ich das erstmal nicht auf die Reihe gekriegt hatte. Ja. Aber ja, du hattest ja dann gesagt, Aufstieg, und ich so, ach, natürlich. Ja. Aber mach doch mal was anderes an, das nächste. Machen wir das nächste an? Komm, machen wir mal das nächste an. Machen wir das nächste an. Wir rollen mal die Mats ab. Mhm. Und Leute, der Grießpudding ist echt nix. Na, ihr Lieben, habt ihr es erkannt? Ich fahre auf diesen Track voll ab. Ich auch. Ganz großartig. Super geil. Was ist das, Fessraum? Das ist Trockners Schmiede. Genau. Erste Elite-Rüstung. Ja! Nee, Max Damage, ne? Ja. Nix Elite. Max Damage, genau, sorry, von genau, wegen Elite. Genau. Ach, belogen. Elite war noch ein bisschen hin. Max Damage, ja. Wobei, also es wird ja dann sehr... Trockner Schmieder. Es wird ja nach Glins Herausforderung, ne? Nee, der, ja, Drachenhöhle. Ja, Glins Herausforderung, Quatsch, ist ja in da hinten. Also ich meinte Drachenhöhle. Du, ja, alles gut. Was ich so schön bei dem Track finde, ist, der wird ja recht schwer. Also so von der, ja. Ne? Und ich finde aber, das passt so zu diesem düsteren, zu diesem melancholischen fast von Trockners Schmiede. Also Trockners Schmiede ist ja sehr, sehr bedrückend sozusagen. Und ich finde, das passt unglaublich gut dazu. Bringt, also transportiert die Stimmung ganz fantastisch. Ja. Finde ich. Obwohl ich finde die Zwerge irgendwie total nett. Bitte? Entschuldigung. Ich finde die Zwerge voll nett, ja, die da so sind. Ja. Morgen und Seifried, da habe ich erstmal 20 Mal geguckt, ey, was geht hier? Habt ihr die gleichen Klamotten oder nicht? Wer sind die Rüstungshelden? Wer ist der Rüstungshändler deines Vertrauens? Morgan oder Seifried? Nö, die haben ja unterschiedliche Rüstungen. Das macht ja nichts. Ja, haben sie beide unterschiedliche Rüstungen und kommt drauf an, was du so haben willst, ne? Nee, gar nicht. Ich gehe nicht zu Seifried. Tut mir leid, die Rüstung ist toll. Nö, nee, das ist Seifried. Embargo. Den mag ich nicht, ne? Die sehen gleich aus, aber nee, immer den. Nö. Ich gehe mal zum Morgan. Nee, also bei mir ist das immer halt, je nachdem, was ich so brauchte. Ich brauchte ja irgendwie alles. Ja, okay. Also irgendwie schon. Ja, oder auch nicht. Das war noch die Geschichte. Das war mein Epic Fail. Das war noch diese Zeit, da hatte man ja noch nicht Bilder von Rüstungen. Ich habe euch das schon mal erzählt, wie das mit dem Messmer damals ausgegangen ist, den ich dann einfach per Herz gelöscht habe. So ähnlich war das mit der Narbenmusterrüstung für den Necro. Die sieht so stand ja nur dran Narbenmuster und da dachte ich mir, oh, das muss voll geil aussehen. Mhm. Habe ich gedacht. Ja, falsch gedacht hast du da. Und dann habe ich mir die Airquotes Stiefel gekauft. Ja, ne? Und die sind so teuer gewesen. Das ist so stachel. Ich meine, man hatte ja damals zero Geld. Man hatte kein Geld. Weißt du, heute ist das doch alles egal. Aber damals, das war so teuer, auch von den Materialien und allem. Ich war pleite ohne Ende. Ja. Und das bedeutet im Umkehrschluss, ich durfte, weiß ich nicht, wochenlang in diesen beknackten Dingern da barfuß rumlaufen. Tja. Oh Gott, das war schrecklich. Mensch, das war schrecklich. Aber das Elite-Narbenmuster sieht auch nicht viel besser aus. Das ist ja das Problem. Also das sieht so Stacheldraht aus irgendwie. Also, sieht alles beknackt aus. Das ist so ähnlich gefailed wie die Tattoo-Rüstung für den Mönch. Die du tragen durftest, ja. Ja. Wobei man ja, wobei man ja noch sagen muss, dass diese Läppchen, die da vorne und hinten waren, das war ja immer Oberpanne. Da fand ich dann die Rüstung, die sie bei Mahans Grotte dann reingesetzt haben, mit dem Röckchen. Ja. Ja, also die war schon annehmbarer. War zwar auch nicht gut, aber sie war annehmbarer. Also die hatte ich auch mal eine Zeit lang, die haben mich dann gekillt auch einfach. Die haben einfach irgendwo, ne? Nö, komm, Tonne. Das ist, mit dem Necro sind mir so manche Sachen passiert, rüstungstechnisch. Da weiß ich, da habe ich die Fanatische gekauft und habe mir das falsche Oberteil gekauft. Nämlich von der Nekrotik, das ist die, wo das halbe Gesicht weg ist. Ja. Wenn ich das jetzt nicht verwechsel. Aber das sind diese mit diesem ganz hohen Halskrang. Ja. Da ich aber mein Nekro wunderschön finde, kann das nicht sein, dass die Hälfte seines Gesichts verdeckt ist. Ja, ne? Ja. Schlecht. Wie scheiße sah das aus? Ich wieder total sauer, aber man hatte ja auch kein Geld. Man war gezwungen, einfach mit diesem Mist rumzurendern. Und dann guckst du auf deinen Charakter und kriegst jedes Mal eine Krise. Ja, das ist schon. Also, habe ich einen Necro? Einen Necro? Nee. Nee. Ich wollte mir mal einen Necro machen und da hätte ich dann auch diese Nekrotik, also wie ist es, glaube ich, mit dem hohen Gesicht. Weil ich finde die eigentlich ganz cool. Ja, die ist auch cool, aber nicht, wenn man so einen schönen Necro hat wie ich. Auch dann. Ja, nur wenn du dein Necro angucken willst, ja. Aber ja, das ich finde den schön, weil richtig. Ich auch mal an seine Geschichte denken muss. Ein gefallener Engel ist das ja. Ja, ich habe sie gelesen. Ganz toll. Habe ich aber auch schon mal gesagt. Dion und ich, ne, wir haben jetzt beschlossen, wir schreiben jetzt weiter an der Geschichte von Moridin und Faith. Okay. Wir müssen ja noch das Missing Link schreiben, das haben wir jetzt beschlossen. Das ist, es gibt eine Szene, die haben wir in-game gespielt. Gott sei Dank hat Dion noch Screens. Ich habe ja keine Screens mehr, dank meines Ehemanns, der ja einfach mal beherzt unseren Rechner platt gemacht hat, ohne Datensicherung vorher. Soll ich gerade Henna anrufen? Könnte er sich noch mit Henna unterhalten, genau. Ja, ich habe dann voll rumgeschrien wie Sau, weil ganz, da waren natürlich total viele Screens dann einfach weg. Unter anderem halt eben auch von diesem... von dieser Szene, die wir gespielt haben, in einem Kloster, in einer Klosterruine in der Pockennarbenebene. Ihr wisst da, wo ich das nicht mag. Und da war Faith und da hat sie dieses Fläschchen von ihm geschenkt bekommen. Weißt du? Ja, ja. Das mit dem heiligen Wasser. Dass er da gekauft hat und. Ja, ja, genau. Okay. Genau, dass er da gekauft hat, genau. Und so. Und da haben sie sich ihre Liebe gestanden. Mhm. Oh. So, das müssen wir jetzt mal schreiben. Ja, cool. Genau. Aber das läuft natürlich total super, weil da ich ja eh gerade keine Zeit habe. Ja, da kommt, ja, hast du ja Zeit. Habe ich auch super Zeit, Leute. Oder auch nicht. Ja, nee, hast ja Zeit. Nicht, du bist ja, du musst, du veröffentlichst das ja nicht. Also, ich meine jetzt finanziell, also relevant, meine ich. Ach so, relevant, finanziell relevant, ja. Dann hätte ich Zeit gehabt, wenn das finanziell relevant wäre. Genau, darfst du ja nicht. Darfst ja Fanfiction, alles gut. Ja. Ja. Sonst müsste ich auch bei meinem Arbeitgeber erst wieder anmelden, dass ich einen Nebenverdienst und so. das ist ein bisschen schlecht. Nein, ja, aber wir waren eigentlich bei Drognas, ne? Genau. Ja. Wunderschön. Und bei der Musik dazu. Ja. Ja. Genau. Also der Jeremy Soul, absoluter Hammer-Typ. Der hat's voll drauf. Toll, der hat's voll drauf, ja. Und der ist auch total vielseitig. Weil, man glaubt das ja nicht, mach mal das nächste an. Das ist nämlich auch von Jeremy. Finde ich ja auch wunderschön, ne? Ja, und man erkennt auch direkt, wo es hingehört, finde ich. Also man kann... Ja, und es ist wirklich, es ist, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Es ist halt sehr... monumental. Kaiserlich, monumental, ohne zu bombastisch zu wirken. Genau. Deswegen habe ich den Begriff also bombastisch eben nicht benutzt. Nee, ich auch nicht. Ja, genau. Nein, ich finde, es ist, also man hört die asiatische Komponente, hört man super raus. Ja. Und es ist sehr monumental, es ist sehr, sehr, ja, sehr kaiserlich, ja. Sehr, sehr. Richtig, herrschaftlich. Genau. Ganz, also es ist wirklich richtig groß, ne? Im Gegensatz zu dem, was, also zu Prophecies. Genau. Also klingt das hier wirklich wesentlich monumentaler, größer. Also wirklich so richtig so, ja, kaiserlich halt. Passt. Und wenn du dir solche Wuscha-Filme anschaust mal, also diese Eastern, hat man sie ja früher genannt, da kommt genau solche Musik vor. Also es ist wirklich sehr authentisch, es kommt wirklich genauso vor. Und das finde ich richtig genial, weil du fühlst dich wirklich so, im ersten Moment, ich habe das gestartet und dachte so, okay, alles klar, okay, wo kommt Jet Li jetzt gleich in den Screen rein? Ja. Sehr, sehr geil. Also, genau. Und auch sehr authentisch, finde ich. Also, richtig. Da gibt es ganz, also ich finde, Faction Soundtrack, da gibt es ganz viele tolle, aber wir haben auch noch eins, ne? Wir haben eins ein haben Lieblingsding. Wir noch, haben uns auch ausgesucht, was wir richtig toll noch fanden. Soll ich gleich mal abspielen? Mach mal. Ich mach gleich mal. Mach mal. Mach mal. Es ist total schön. Ja, ihr Lieben, das erkennt man doch auch eigentlich sofort, oder? Also ich sehe da... Ich finde, es passt. Ich sehe da vor meinem inneren Auge trainierende Mönche, die in Formationen im Klosterhof ihre Übungen machen. Genau. Natürlich Shingia. Das Kloster von Shingia. Und ich sehe Kirschblüten. Und ja, erläutere das doch mal näher. Weil ja, also Leute, habe ich doch mal schon euch voll geschwärmt. Ich stehe doch so auf Kirschblüten. Das ist für mich doch das Allerschönste auch im Real Life. Finde ich total super. Und außerdem verbinde ich das ja auch immer mit meiner Ehefrau, also Ingame-Ehefrau. Da gibt es schöne Fotos, die wir gemacht haben, Shinya. Und außerdem habe ich ja fast die Prinzessin Arwen geküsst. Fast. Also Lan. Ja, alles nur fürs Foto. Alles nur fürs Foto. Nichts passiert, das war alles nur gestellt. Ist das eine Ausrutsche? Nee, egal. Bitte was? Nee, nix, schon gut, vergiss es. Alles nur was, Ausrutscher? Oder was wolltest du? Nein, ob ich das als Ausrede benutzen darf, wollte ich fragen. Nee, alles gut, ist nur fürs Foto, du. Ja gut. Die haben ja nicht geküsst, das ist es ja. Ach so, ja gut. Ich auch nicht. Und hast du immer so eine Chaperone dabei? So eine Anstandsdame? Nee. Ja, warum nicht? Ich habe ein iPhone. Da gibt's eine App für. Da gibt's eine App für. Ja, richtig. Da gibt's bestimmt eine App für. Ja. Nee, aber okay, cool. Nein, also ich... Chaperone. Ja. Nee, ich bin... Oh Gott. Ja. Ist ja, klar. Läuft. Nee, aber ich... Für mich war diese Kirschblüten-Assoziation so ein bisschen weiter weg, weil ich bin da so bei Minister-Shows anwesend halt schon. Ja. Wobei, wenn du im Kloster... Im Kloster gibt es aber auch noch einen Kirschbaum. Genau, wenn du im Kloster rumläufst, ist da auch noch ein Kirschbaum, der aber jetzt nicht bei mir so präsent war in der, also von der Assoziation her. Bei mir schon. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, Leute, aber ich habe ja in bestimmten Außenposten habe ich Lieblingsplätze, wo ich mich hinsetze. Ja, wie ich ja auch. So, und ich hatte das ja schon, Löwenstein ist das da oftmals oben, ausguckmäßig. Ja. Da sitze ich ganz gerne. Ja. Und in Shinya, im Kloster von Shinya natürlich immer unter dem Kirschbaum da. Sehr wohl logisch. Der ist da hinten bei der... Der ist da hinten. Bitte? Genau, der ist ja hinten um die Ecke quasi. Bei der Truhe da in der Nähe, ne? Mhm. Genau. Nee, die Truhe ist ja da oben. Ach, auf diesem Plateau. Bei den Kaufleuten? Ja, die Kaufleute sind links. Ich jetzt mal überlegen. Ja, wirklich links. Echt links. Rechts sind die Ausbilder, ja. Wenn du da die Treppe hochgehst. Und sozusagen geradeaus und dann da dahinter. Ach, da, ja, ja. Da okay, ist der Kirschbaum. Okay. Wenn du, da setze ich mich dann immer schön hin. Ja. Und da ist das auch so hübsch. Natürlich, ja. Wegen des Kirschbaums halt. Ja. Und weil auch der Lavendel da ist und so. Ja. Wobei, an welcher Stelle wir letztens auch wieder waren, was ich auch ganz toll finde, ist im Prophecies Tutorial, wenn du unter diesem Torbogen lang gehst und dann in dieser Treppe stehst, wo dieser See, Fluss, nee, ist doch See, Stausee, was auch immer ist. Weißt du, was ich meine? Askalon Stadt? Nee. Ja. Ja. Der Stadtschreier, wo du rausgehst in Richtung Ausgang halt. Und da ist doch dann, rechts geht's hoch zum wie heißt der? Der Sir Tydus. Links geht's. Du meinst jetzt in der Stadt, ja, alles klar. Ja, in der Stadt. Ja, selber. Ja. Da sitze ich, da wo ich mich mir hinsetze, an der Treppe unten. Genau da. An dem Plus, ja, genau. Genau. Nee, See. See, ja. Teich, Stausee, keine Ahnung, was auch immer. Ist ein bisschen schiefgegangen, glaube ich, die ganze Geschichte ja, da. Ja, ich glaube auch. Aber ganz toll, ganz schön. Gefällt mir. Ja, da sitze ich auch immer am Wasser, das stimmt. Fand ich auch. Und das passt ja so gut zu meinem Ele, die Art und Weise, wie er da sitzt. Und dann dieses Wasser, das ist ja irgendwie, da ist ja irgendwas schiefgelaufen mit diesem, das sieht ja nicht so aus, als wenn das geplant gewesen wäre. Da sind ja so ein paar Ruinen auch drin, ne? Ja. Und das passt schon zu dieser ganzen Storyline, die ich ja auch irgendwann nochmal schreiben muss, wenn ich ganz viel Zeit habe, also demnächst nicht. Und wo ich dann nochmal schreiben muss, dass das ja alles nicht so in Ordnung ist. Er ist ja so unzufrieden. Ja. Wobei ich dann richtig geil, also ich war da auf einmal so weggeflasht, wie du saßt ja da, ich stand ja da so schräg hinter dir und lief dann so zu dir hin, stand dann da und drehte dann so die Kamera, dass ich sie im Prinzip von vorne gesehen habe. Und bei dieser Kamerafahrt, sehr krass, hatte ich so den Eindruck so, oh, Film, alles klar. Ich hatte genau so eine Szene und die Unterhaltung, die dann folgt, hatte ich direkt im Kopf. War sehr, sehr, sehr spleenig eigentlich, aber sehr cool. Hat mir sehr gut gefallen. Ja. Und da ist es mir wieder aufgefallen, wie schön es da eigentlich auch ist und wie genial eigentlich. Ja, ja. Super schön. Ja. Aber so, das war jetzt, wir wollen nochmal zurück auf die Musik. Genau. Also das war, und jetzt Leute, könnt ihr anfangen mit dem Flame. Das war unsere Musik, Lieblingsmusik von Guild Wars. Und mehr läuft Und damit nicht. Meinen wir nicht, als Prophecies noch Guild Wars hieß, sondern damit meinen wir Guild Wars. Insgesamt, genau. Insgesamt. Wenn jetzt die Leute, da fehlt was. Richtig. Da genau. fehlt das nicht Nightfall. Und Gwen. Eye of the North. Ja. Und zwar absichtlich. Wir haben uns das vorher nochmal angehört. Also auch die Nightfall-Musik und so. Genau, und sind absolut. So richtig geil finde ich sie nicht. Unzufrieden. Heute, nee. Ja, nee, wir waren und unzufrieden. Eye of the North? Nö. Das reicht mir schon, wenn ich das jetzt immer beim Login-Bildschirm erstmal als erstes kommt mir ja Bomb Eye of the North entgegen. Ja. Ist schon richtig. Also, das ist ja auch sehr gewaltig. Passt auch so zu den Normen, aber irgendwie so richtig geil finde ich das auch nicht. Was mir richtig auf und den Senkel geht. Und es ist beides mal Jeremy. Ne? Was mir richtig auf den Senkel geht, diese anschwellende Musik, wenn es kämpft. Geht mir ja so auf den Senkel. Das ist ja, wann das ist in Nightfall eingeführt worden? Nee, ich glaube Gwen. Nee. In Nightfall. Ich meine nur. 100 Pro in Nightfall. Sicher? Das weiß ich noch das erste Mal. Ich war total erschrocken. Ich so, was geht denn hier jetzt? Als das auf einmal wechselt in Kampfmusik, das kannte man vorher nicht. Ja, ja, genau. Das ist vielleicht Fellow, das ist jetzt ein bisschen schwer für dich zu verstehen. Aber für uns gab es immer nur so, oh, ja, wir haben uns alle lieb, Musik, ja, alles gut. Heiti Taiti. Und währenddessen haben wir so ein bisschen Monster verkloppt. Genau. Alles gut. Und auf einmal wechselt die Musik in Kampfmusik. So, und das wird ja aber auch nicht angepasst. Es gibt ja solche und solche Kämpfe, ihr Lieben, das wisst ihr. Es gibt Kämpfe, wo ihr richtig aufs Maul kriegt. Und es gibt Kämpfe, mal eben kurz, ja, werden die mal platt gemacht. Die Musik unterscheidet aber nicht. Nee. Sodass du die noch nicht mal als Indikator nehmen kannst für Aufregung oder Kampfgetümmel oder Intensität oder so. Na, nix. Das Geile ist auch. Sondern die ist ja immer gleich. Immer gleich. Die Gegner sind schon tot, die Musik, jetzt müssen wir wieder umschalten in genau. Schmusi-Musik. Ja. Und manchmal verpeilt die das halt auch. Finde ich ja ganz süß. Ja. War das mit Dion? Es war mit Dion. Und da war irgendwas, wir waren am Kämpfen und es hieß dann so, wir kämpfen gerade. Kann nicht sein, das ist noch keine Kampfmusik. Ja. Spruch fand ich ganz toll. Wir standen da mittendrin, haben richtig den Arsch versucht gekriegt. Nee, kann nicht sein, das ist noch keine Kampfmusik. Ja. Fand ich sehr schön. Also das Konzept, finde ich, hat sich mir nie erschlossen, warum man das gebraucht hat. Das ist aber Das hat den Kampf nicht spannender gemacht, das hat ihn nicht stressiger gemacht, das hat mich eigentlich zum Anfang eher genervt. Ja, also es soll ja... Zum Anfang hat es mich echt genervt. Ja. Ich nehme das schon gar nicht mehr wahr. Also es liegt auch primär daran, dass ich sehr wenig mit Musik spiele. Also ich habe dann Teamspeak und dann kann ich das nicht leiden, wenn ich dann irgendwie so ein Gedudel noch im Hintergrund habe. Mag ich nicht. Mhm. Deswegen mache ich dann die Musik aus, da fällt mir das überhaupt nicht mehr auf. Also es soll ja so vom Konzept her, soll das ja so ein bisschen treibender die Musik sein, dass du halt wirklich mal so ein bisschen gepusht wirst. Das ist es halt nicht, ja. Das ist, mein Gott. Leute, also wenn da so ein Haufen, oh Gott, wie heißen die denn? Den Urgussbau da mir entgegengerannt kommt, dann kann man sich vorstellen, dass ich dann schon getrieben bin, ja? Ja. Da brauche ich keine Musik zu. Nö. Wenn da nur so drei Level 10 Gegner kommen, ja. Dann schießt du ein Warzenschwein an und es ist dann auch ein Gegner, Level 5 Gegner. Ja, ja. Du stehst dann mit Level 20 da und dann kommt dann voll die Tuschmusik. Du denkst dir nur so, what the? Ja, und dann schön so ein kleines 5er Warzenschwein an dir dran und du denkst dir nur so, ha, süß. Ja. Und die Musik fährt also, voll ab, kriegt voll die Panik. When you panic, panic first. Die Musik fängt also immer voll an, ne? So, und du denkst dir nur so. Genau, und dann ist schon wieder vorbei. Dann war der Kampf schon wieder vorbei. Genau. Ja, also ich weiß nicht, diese Kampfmusik, hätte man auch weglassen können. Ja, ja, also so musiktechnisch. Aber es sind ja viele Sachen, muss ich auch ehrlich sagen. Wir kommen ja irgendwann nochmal zur Storyline von Nightfall und dann werdet ihr euch mal das ganze Geheule von mir anhören. Da gehe ich dann Kaffee trinken, lang, oder? Ja. Ja, nee, musst du mitheulen. Muss ich mitheulen? Und okay. Und Eye of the North ist einfach wunderschöne Grafik, ich sag's ja immer gerne wieder, aber mir hat's ja auch gleich so verleidet, dieses Spiel durch diese Grinderei. Das übrigens. Und damit toll. war durch. Und immer wieder dieselben Primärquests. Oh. Wir müssen noch ein Heldenhandbuch füllen. Ja. Richtig. Es ist mittlerweile tatsächlich so, letztens haben wir irgendein was gespielt, keine Ahnung, und habe ich überlegt, oh ja, mit was kannst du denn kommen? Und dann habe ich gedacht, oh ja, kannst ja mit deiner Assa kommen, war irgendwie so ein Teambild. Und dann habe ich gedacht, ach, ich glaube, die hat aber den und den Skill nicht. Das war irgend so ein Eye of the North Skill, was weiß ich. So ein Zwergenskill. Und ich muss ja ehrlich sagen, was habe ich mir gedacht? Habe ich gedacht, nee, das machst du nicht. Du machst jetzt nicht so einen Quatsch da, bis du da wieder hinkommst, mit irgendwelchen Leuten wieder reden kannst, irgendwelche blöde Grinderei, um dann am Ende diesen Skill zu bekommen. Ich habe auch keine Lust mehr. Also ich muss ja ehrlich sagen, bestimmte Sachen, gut, dann kann ich die Klasse halt nicht spielen. Ja. Ist durch. Ja, hat jetzt Eye of the North bei mir bewirkt. Ist wirklich so. Und das ist schade. Das ist prinzipiell eigentlich schade. Vor allen Dingen, weil es ist krank. Andersrum sind meine Charaktere hier, meine Assa und auch mein Derwisch, die sind in Prophecies. Die haben zwar noch nicht alles durch da, aber die haben da schon wesentlich mehr gemacht. Leute, wie oft habe ich Prophecies schon gespielt? Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja. Ohne Kampfmusik, Leute, lief immer. Ja. Ich war fix und fertig da mit Litschi. Da brauchte ich keine Kampfmusik. Litschi hat mich fertig gemacht. Da warum? Litschi? Warum Litschi? Weil beim Litschi wusste ich damals noch nicht, dass der ein Problem hatte und so. Ne? Ja. Jetzt bist du viel entspannter. Wusste ich nicht. Und jetzt würde ich sagen, okay, Litschi. Lässt du manchmal gewinnen? Ich auch. Den Litschi? Ja. Ich mal. Du meinst, dass ich einfach mal wipe, damit er sich besser fühlt? Genau. Das ist jetzt kein Witz, ich habe das letztens mal gemacht. Ich bin so mit Helden und Helden-Schieß bin ich rein und habe dann so mal so durchgezockt und habe irgendwie, ich habe so Müll gebaut. Das muss man ja auch mal sagen, ich stehe dazu, Mut zur Lücke. Ich habe nur Scheiße gebaut und stand dann bei Litschi und irgendwie habe ich es nicht auf die Reihe gekriegt und dann kamen dann so diese Titanen nochmal und haben mich halt einfach mal weggehackt. Und ich dachte so, fuck. Und dann hat man das natürlich so mitbekommen und ich sagte dann nur so, Ja, das ist Walter Litschi, der arme Kerl und abgebrochener Religionsstudent. Den muss man auch mal, dem muss man was Gutes ja. tun. Da muss man immer. Dann so, weißt du, so drei Fragezeichen im Gesicht, so, hä? Ja. Nee, war cool. Jo, alles gut. Kann man mal machen. So kann man das, ja, so kann man das kaschieren. Kann man das kaschieren, genau. Und ich mache lieber nochmal Dschungelmission. Von denen wir ja eindeutig gesagt haben, gerne auch nochmal Donnerkopf, ja, bevor ich die ewige Grinderei da oben nochmal machen muss, sprich ja. Heldenhandbuch führen. Erfüllen. Führen, füllen, egal. Eins musst du noch. Da kommst du nicht drum rum, sonst bin ich dir böse. Na gut, aber das ist noch ein das Ding. Das ist noch ein Ding. Und wie ätzend war es, wie ätzend war es. Es war ja wieder, ach. Was machen wir nicht alles für Rüstung? Alles gut. Ja gut, wir müssen es sowieso noch mal... Mensch, wem wollte ich denn noch eine Rüstung andrehen? Ach Gott, meiner Kriegerin. Ach, verdammt. Das war ja wohl ein bisschen so eine Idee von mir, oder? Ja, du... Naja, die muss ja jetzt erstmal zum Ingame-Psychiater. Die ist ja noch nicht mal überhaupt da. Wollen wir das mal machen? Die ist noch nicht mal ansatzweise da und... das können wir auch mal machen. Bis dahin ist vielleicht auch Guild Wars 2 drauf und ich muss das nicht mehr weitermachen. Ja, darauf hoffe ich ein bisschen. Auch ein bisschen schön, ne? Ja. Aber du wolltest so, ihr Lieben, ihr könnt uns jetzt volles Brett anflamen und sagen, nee, Leute, hier, Nightfall-Musik ist total super, Eye of the North-Musik ist total super. Ja, das hören wir, nehmen wir gerne zur Kenntnis. Genau. Müsst ihr aber auch Beispiele bringen, ne? Ja, und da mal hier... Könnt ihr ja einbinden in euren Kommentaren, ihr Lieben, genau. Die Links. Genau. Genau. Einfach embedden. Fremdwort. Ja, coole Sache. Ja, es gibt bei uns ja alles ja immer so ein geiles Forum bei wartower.de. Hat uns der Savage schön gemacht, ne? Ja, hat er toll gemacht. Der übrigens, hat er wirklich schön gemacht. Hast du es mitbekommen? Der hat mir Feedback geschrieben zum Tower Talk. Finde voll geil. Savage. Nee, du erzählst mir ja nichts mehr. Dankeschön. Entschuldige, ich wusste nicht mehr, ob ich es weitergeleitet habe. Nee, hast du nicht. Leite ich dir nachher gleich weiter. Finde voll geil und überhaupt Dankeschön. Und sowieso. Dankeschön. Wieder richtig cool. Ja, das wäre ja auch etwas merkwürdig, wenn er sich nicht geil finden würde. Okay. Das hast du jetzt halt mal einfach so. Nee. Ich habe es jetzt mal so gesagt. Sehr ja. cool. Sehr cool, genau. Aber du wolltest dich noch outen. Nee. So wir nicht. Haben ja gesagt, okay, Leute, der Abschaltimpuls wird länger. Wir sind ja jetzt schon bei einer Stunde, ne? Ja, Fessra, wir haben ja gesagt, wir machen Hälfte, Hälfte. Aber wir machen jetzt nicht noch eine Stunde. Das könnt ihr mal haken, weil Klein Elli muss dann auch ins Bett. Ja, Fessra auch. Da oben ist ja immerhin, da oben steht ja schon eine 22. Das ist schon ganz viel. Aber eine Stunde und zwei, das ist ein bisschen lahm. Also ein paar Minuten kannst du auch dran. Jetzt müssen wir uns noch mal, wir haben ja gesagt, wir machen Hälfte, Hälfte, aber jetzt wird es vielleicht zwei Drittel, ein Drittel oder so. Wir wollten noch mal darüber reden, welche Musik wir denn geil fanden, als wir 13 waren, Fessra. Oder beziehungsweise, was unser erstes Konzert war. Was war denn dein erstes Konzert, auf dem du warst? Moment, das kam auf deine Mist. Ich habe gesagt, wir sagen einfach mal, was wir voll geil finden. Also, was unser Musikgeschmack ist. Nee, aber das muss jetzt schon ein bisschen peinlich werden. Jetzt mal los. Ja. Dein erstes Konzert. Mein Musikgeschmack ist peinlich. Da muss ich nicht erst peinlich werden. Musst du nicht mit... Jo. Sehr geiles Lied. Super, sehr schön. Weißt du, ich war Fan. Weißt du, von wem ich Fan war? Fand ich voll geil. Na? Habe ich schon letztens mal getwittert. David Hasselhoff. Voll geil. Kennt ihr? Ja, das ist... war das dein erstes Konzert auch? I've been looking for freedom. Damit, mit dem Lied, mit dem er die Mauer eingerissen hat. Ja, richtig. Kennst du das nicht? Ja, natürlich kenne ich das. David Hasselhoff, der sich hinstellt und sagt, zu viel Alkohol mir getrunken. Ist die Mauer gefallen. Finde ich geil. So ist es. Das hatte nichts mit der, weiß ich nicht, politischen Konstellation da zu tun. Nö. Der hat sich da echt wohlgefühlt, ne? Ja, nein. Der hat allen Ernstes, das hat er ja gesagt, das ist wegen mir. Ich gut, weiß wenn das ich doch. Die Mauer gewesen wäre und hätte das gehört, wäre ich auch eingestürzt. Nein, aber ich war... Wäre ich eingestürzt. Aber ich war echt voll Du warst der Witcher-Fan. Das ist okay. Nein, ja. Fand ich echt voll geil. Was war denn dein erstes Konzert? Mein erstes was Konzert? Was war denn dein erstes Konzert? Nee. Doch bitte, komm. Ich erzähle das ja auch bei mir und das ist auch richtig scheiße. Nee, aber nicht so scheiße. Pur. Doch, komm. Komm, pur. Wie alt warst du da? Da war ich 16, da war ich mit meiner damaligen Freundin. Das war meine erste Freundin und mit der war ich, die das war dein erstes Konzert? Die hat echt voll auf Pur gestanden. Und dann habe ich... Ja, klar, jetzt war es die Freundin. Zu der könnte ich noch... Nee, egal. Und die... von der wollen wir jetzt nichts hören. Ja, und die stand voll auf pur. Und ich habe Karten gekauft und bin mir eher zu pur gegangen. Und jetzt könnt ihr mich alle anflammen, wie ihr wollt, aber das war richtig geil. Ja, ja. Die machen Die machen nicht nur Scheißmusik, die machen auch richtig gute Musik. Also manche Sachen sind richtig geil, die sind richtig rockig. Aber die veröffentlichen sie sich nie. Doch. Nur irgendwo auf den CDs ganz weit hinten. Ja? Das ist auch keiner mitkriegt. Und die haben eine richtig geile Live-Show. Also die Show ist mal richtig genial. Das muss man echt mal sagen. Also würde jetzt auch alles machen, um mich da rauszuchen. Nein, guck mal bei YouTube. Ist echt, echt, nee, alles gut. Echt geil. Also muss man schon mal sagen, ich gebe es zu, würde ich nochmal hingehen? Ich glaube nicht. Ja. Aber es war echt so cool. Ich war sehr beeindruckt. Ich war sehr beeindruckt. Ich war da nochmal, was auch richtig geil war, war Meatloaf. Ist auch nicht so deine Musik, aber Meatloaf fand ich sehr geil. Nee. Hat sehr, genau. sehr, sehr, sehr geile Sachen gemacht. Ja. Und sehr, sehr geile Bühnenshow auch. Also mein erstes Konzert war ja mit 11. Da war ich 11. Da ist meine Mama noch mitgekommen. Allein das toppt pur schon überhaupt, würde ich sagen. Selbst wenn du bei Plus und weil ich war 11 und ich war totaler Fan von den Teens. The Teens kennt kein Schwein mehr. Ja, The Teens total super. Das war damals, ich glaube, so die erste Boygroup-Fan, also die erste Boygroup in Deutschland, obwohl das nicht gecastet war. Und die waren so damals in den, ich muss ja leider sagen, Ende der 70er sind die, glaube ich, gegründet worden. Also Anfang der 80er, darüber reden wir jetzt, Anfang der 80er, da waren die sowas ähnliches wie Tokyo Hotel heute. Nicht ganz so erfolgreich, die sind auch nie international erfolgreich geworden. Aber man muss bedenken, ich war 11 und der Bassist war von der Band, der war 17 und das war für mich ein richtig alter Knacker. Ey, der war 17. Ja gut, aber diese Diskrepanz... Wie kann denn so alt werden? Diese Diskrepanz hast du heute auch. Ich hab ja klar, und der Sänger war 13. West Coast. Give me more. Weiß ich noch genau. Da, 1A Schallplatte, ihr Lieben. Oh. Ja, das mit den Teens hat nicht lange gehalten, weil die Band irgendwie auch nicht lange gehalten hat oder so. Und dann können wir gleich widerlich weitermachen. Dann gab es eine Band, die hieß... Gott sei Dank hat die sich auch schon nach einer Platte aufgelöst. Catcher Gugu. Nein, echt. Geil. Natürlich. Fand ich super. Catcher Gugu. Catcher Gugu. Falls ihr mal ein Foto von denen findet, dann wisst ihr, was geht. Die waren so ein Fail. Ja, die waren total super. Ja. Catcher Gugu. So. Und Catcher Gugu, wie gesagt, die haben sich dann ja aufgelöst nach einem, und da hatte ich sogar ein Bravo-Starschnitt. Das ist echt wahr. Erinnere ich mich gerade dran von Catcher Gugu, ja. Ja, und dann war ja Ende. Nach einem Album haben die sich ja getrennt. Ja. Also von dem Sänger haben die sich getrennt, ne? Catcher Gugu, glaube ich, selbst haben weitergemacht, sind aber nie wieder erfolgreich geworden. Und dann kam ja die Zeit, das war ja Anfang der 80er, ihr Lieben, also in den 80ern, die New Romantics. Weiß nicht, ob sie an die jemand erinnert. Das ist ja jetzt wieder alles modern, Fesra. Das ist ja so geil. Wenn ich jetzt sehe, was jetzt momentan alles so geht, die Leute tragen wieder Chucks. Ja. Und alle, oh, Chucks, total super. Ja. Und ich so, nee, Leute, komm, bleib mir mit Chucks zu Hause. Weil das habe ich damals getragen mit 17, 16. Da waren Chucks, da waren die echt neu. Ich meine, jetzt ist das ja irgendwie so retro alles. Ja, retro. Also retro halt. Retro. Also ich muss das jetzt nicht mehr haben. Ich habe das damals bis zum Exzess gehabt. Auch diese ganzen, was jetzt wieder, die werden einem ja bloß anders verkauft. Also diese Schulterpolstern für Frauen werden jetzt ja wieder in und werden einem verkauft als Power Shoulders. Ja, ja, klar. Damit wird es auch nicht besser. Nö. Ich warte auf dieselben geilen Frisuren. Ja, 80s, ja. When Bad Hair's Day was an Everyday Motto. Das ja, genau. War geil. So, und aber nee, jetzt wollte ich mal zurück auf die New Romantics. Die sind ja jetzt übrigens auch gerade wieder in. Und da gab es natürlich zwei Bands, die ja unter anderem das so, ne, bisschen so sich auch gegenseitig angeflamed haben. Und das waren Duran Duran und Spandau Ballet. Duran Duran. Und ich war Duran Duran Fan, ja. Und die gibt es übrigens heute noch. Die haben sich nie aufgelöst. Die haben auch, ich weiß nicht, es hat ewig gedauert, bis die mal in Deutschland gespielt haben. Da war ich schon lange kein Fan mehr von den Jungs. Und dann habe ich gesagt, okay, Jungs, ihr habt das nun, weiß ich nicht, Jahrzehnte nicht geschafft, nach Deutschland zu kommen. Ich gehe jetzt mal trotzdem auf euer Konzert. Und das war tatsächlich gut. Ja? Was ist dein Lieblingssong? Das war echt mal ganz gut. Von Duran Duran? Union of the Snake. Echt? Mhm. Okay. Und ich mochte auch immer Spandau Ballet. Spandau, was ja eigentlich nicht ging. Spandau, wenn man ja Duran Duran war, durfte man ja Spandau nicht. Spandau Ballet ist... Aber ich war ja auch immer ein Fan von Saxophon, schon immer. Ja? Wie... Ja. Was hältst du von Mike Oldfield? Nö. Nö? Nö. Nö. Nö. Oh, das ist so meistens, Fesra kommt dann mit irgendwas und ich immer nö. So, und Leute, und dann kamen solche geilen Bands wie OMD. Boah, die... Okay. Ne? Ne. Nicht gut? Ne, geh weg. OMD, okay. Ne, gar nicht. Magst du nicht? Was? Ich habe ja dann richtig aktiv, habe ich ja so 86, 87, habe ich ja so richtig aktiv mit Musik hören angefangen. Also vorher war ja so ne, Radiogeplänkel, RPR, Radio, Regenbogen, keine Ahnung. Was man halt so hört, ne, wenn man, ne? Egal. Und dann bin ich dann so, Mitte der 80er bin ich dann so auf den Trip gekommen, so richtig mal aktiv Musik zu hören. Aber richtig geil wurde es ja dann wirklich 90s. 90s? Nee, warte mal eben. Warte, stopp, wir sind ja noch nicht fertig mit den 80ern. Nö, doch. Ich muss jetzt noch mal Snap, eben durch, weil das Tokotronic. Wir waren zwei Sachen noch ganz wichtig bei den 80ern für mich. Ja, komm, pump up the jam. Pump up the jam, pump it up. Nee, Gott, das ist ja 90er. Na, das war 89. Ist Art of Noise. Art of Noise. Art of Noise war cool, ja. Die waren cool und, Leute, Depeche Mode. Nee, vergiss es. Da bin ich ganz weit weg. Depeche Mode. War ich ganz kannst du mich Fan, jagen. Hab ich jedes Konzert, ich war auf jedem Konzert und die haben ja nicht nur ein Konzert gespielt, ne, in der Stadt, sondern zwei und so. Ja. Und war super. Nö. Hast du mich direkt und dann habe ich auch so, kennst du Japan? David Sylvian? Ich kenne Big in Japan von Alphaville, aber... Nee, das hat damit gar nichts zu tun. David Sylvian, ja. Und dann gab es eine Gruppe, gut, da muss ich mal ehrlich sagen, die ist jetzt ganz, ganz merkwürdig, Kitaro. Warum habe ich Kitaro kennengelernt? Kitaro kennen irgendwie nur zwei Gruppen von Menschen aus der Zeit in den 80ern. Die eine Gruppe hatte was mit Drogen zu tun, das waren meine Freunde, gebe ich mal ehrlich zu. Und die anderen Leute waren audioaffin. Genau. Das waren Audiophile und dazu gehörte Kitaro und Andreas Vollenweider. Und das hörten entweder zugedröhnte Leute, man muss ja auch sagen, damals von wegen Drogen, Leute, da gab's ja nichts. Da gab's ja nur, da gab's nur Hasch und da gab's nur Koks und dann gab's Heroin. Und das war schon scheiße, wenn du die Leute auf Age, da gab's halt viele Leute auf Age, das muss man ehrlich sagen. Ja. Also zumindest in der großen, bösen Stadt, in der ich gewohnt habe. Das war schon ziemlich eklig. Ich weiß noch, muss ich sagen, so die ersten, den ich erlebt habe auf Age, da habe ich gedacht, nö, Drogen. Nein, danke, das ging dann relativ schnell. Diesen ganzen Designer-Drogen, die gab es ja noch nicht. Ecstasy oder so, das ist alles später gekommen. Da gab es auch noch kein HIV. Nö, das fand ich ganz gut. Dazu sage ich jetzt einfach mal gar nichts. Ja, das war noch, ja. Trink mal ein bisschen langsamer. Trink jetzt mal einen Wein. Ihr denkt euch da mal was. Nee, alles gut, Leute. Nee, die Patch Mode kannst du, tut mir leid. Die Patch Mode, Ja, also das war so ein ganz merkwürdiger Musikgeschmack, den ich hatte. Prefab Sprout gehörte auch dazu. Falls hier noch jemand kennt. Ja. Aber das ist ja merkwürdig. So, und dann kam ja, wie du schon... Ja, und in den 80ern war es ja auch ganz wichtig, ultra cool zu sein. Ja, und da fing das halt so... I wear my sunglasses at night. Solche Lieder genau. Gibt's nicht umsonst. Genau. Und da, das war da wurde so. Ja da so die Elektromusik so ein bisschen eingeführt. Da gab's ja, da kam ja dann Kraftwerk und... die waren sehr geil. Kraftwerk, ganz toll. Und da fing das halt so mit den Drumpads und so weiter, fing das ja dann an. Und ja, dann kam dann auch so langsam aus Amerika dann in den Anfang der 90er kam ja dann so diese Gangster-Rap, kam ja dann rübergeschwappt so. Langsam, aber sicher. Ja, aber das fing ja an, schon damals ganz früher Grandmaster Flash. Ja, genau, Grandmaster Flash. Ja. Der war aber das noch war, cool. Aber das war, der war noch cool. Und ich erinnere mich so, die ersten Sugar Breakdancer. Sugar Hill Gang. Die ersten Breakdancer. Ja, die fand geil. Ich sehr komisch. Also die echten Breaker. Die fand ich sehr merkwürdig. Heute sehe ich das ein bisschen anders. Aber was ich damals immer schon geil fand, waren die Leute, die Popping gemacht haben. Also im Endeffekt das, was die Assassine macht. Diese Roboter-Dancer. Popping, genau. Das fand ich immer geil. Das war ja dann so. Und da gab es in Hamburg einen so einen Typ, der immer in Silber rumgerannt ist, von oben bis unten in Silber gekleidet, silbernes Gesicht angemalt. Und der hat Popping gemacht. Das war ja dann auch so der stand immer an der Alster rum. Das war ja dann auch so irgendwann die Michael Jackson-Area, wo sie dann alle, ja. da hat er dann was Jackson. Weiß ich, Bad und Beat It gemacht ja. Und alle rannten sie in diesen Lederklamotten mit den Schulterpolstern rum oder dann kam dann Run ja. DMC, wo sie alle in den Adidas Trainingsanzügen rum mit ihrer Pelzmütze und haben dann gemeint, ich bin genau. Breaker, ja, und haben dann, wobei, genau. Wobei das ja dann eher so, Güden doch, nee, die gab es ja dann ja nicht, also so Bayern und so weiter, total geil. Da war ja, in Bayern waren ja dann sehr viele Amis. Das war sehr cool. Die haben das da sehr, sehr kultiviert. Fand ich sehr geil. Und da sind sie halt alle so rumgelaufen. Das fand ich ganz cool. Ja, das stimmt. Und dann kam ja dann... Also Michael Jackson habe ich eigentlich... Ich mochte Michael Jackson, als er dann Solokünstler war, gar nicht so gerne. Aber ich mochte gerne die Songs von den Jackson 5. Ich fand auch Michael Jackson, fand ich so, wenn du dir jetzt die Bad anhörst oder sogar die Black or White finde ich auch noch okay. Also so einige Sachen. Ich mag von ihm nur ein einziges Lied, das mit seiner Schwester Scream. Echt? Also ich fand, ja gut, okay. Ich fand Thriller ist der Knaller. Thriller. Vor allem das Video ist sehr geil. Also, das ist ja im Prinzip ein kleiner Film. Aber das ist... Aber ja. egal. Aber sag mal jetzt, wann war denn Can't Touch This? Das war doch auch in den 80ern. Nein, das ist 90er. MC Hammer ist 90er? Das, genau, Haremshosen. Leute, genau. Ohne Scheiß, was MC Hammer in diesem Video trägt, ja, haben wir auch getragen. Und das ist voll geil, weil Haremshose. Alle wollten das haben. Und vor allem, ist wahr. Ich hatte damals auch so eine Haremshose in schwarz und meine liebe beste Freundin hatte auch eine, die schlimmer war als meine, ja. Ja, genau. Aber MC Hammer war sehr cool. Der hat ja auch nur, ich glaube, ein Album rausgebracht und verdient jetzt mehr Kohle, weil er ja jetzt, hat noch eine Single, glaube ich, herausgebracht. Das war irgendwann was mit der Addams Family. Der ist aber ein sehr bekannter und sehr beliebter Produzent. Und ich hatte mir damals die LP gekauft, auch auf Vinyl noch. Da war ja dann drauf, Can't Touch This, Here Comes the Hammer. Ja. Auch sehr geil. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Here Comes the Hammer. Ja. Sehr geil. Und und Have You Seen Her? Was ich voll scheiße fand, weil er irgendwie so langsam rappte und das war irgendwie kacke. Aber ja, und was er dann auch noch geil, also das war ja dann so, es gab dann so Hardcore-Hip-Hop, ja, so Ice-T. Mhm. Und dann gab es ja dann so die Elektromusik. Da kam dann Snap. Ja. Ja. Snap war auch... 90 hat er das veröffentlicht. Das war 90er, ja, genau. Snap, genau. Das war dann Snap. Prince. Ich war Prince-Fan. Prince? Den fand ich gut. Ja. Prince. Wie geil war das denn, Leute? Das waren noch die Zeiten, da konnte man noch You Sexy Motherfucker im Radio singen. Ja. Ausgesprochen. Ja, genau. Aber sie haben es nicht gespielt, weil, egal. James Brown lief auch sehr viel. Auch sehr cool. Aber auf jeden Fall, was ich dann auch sehr geil fand, es gab dann einen Song, der für unglaubliche Begeisterung bei Q und mir gesorgt hat. Das, eigentlich darf ich das nicht sagen. Das ist Scooter. Hyper. Total. Weißt du eigentlich, geil, dass der HP ist ein Freund von einer Freundin von mir, ohne Scheiß. Der HP? Wir sind zusammen groß geworden, ehrlich? In Leer. Cool. Der kommt aus Ostfriesland, ja. Cool. Ohne Scheiß. Der HP Baxter. Ja. Der ist auch so Panne. Ja, das ist so geil, wenn sie denn, der sie von dem, also sie nennt ihn nicht HP, glaubt man ja nicht, die nennt ihn doch brav Hans-Peter, so wie der halt heißt. Ja gut, weil das kann, auch man, immer kann, noch so. Kann man ich machen. Weiß nicht, ob die sind, ich glaube, die sind zur selben, die sind in die Schule gegangen oder so, der wohnt ja auch noch da oben. Ja. Und das ist, der ist halt voll bodenständig, ne? Ja. Das muss man denen ja lassen, die machen ja immer noch Kohle. Ich meine, die machen nur... Ohne Ende. Nur mit Coversongs machen die irgendwie Knete, aber immerhin, sie machen Knete. Nein, aber was ich so geil finde, sind einfach auch diese geilen Texte. How much is this fish? Was war das denn? Und dann weißt du, geil, letztens lief das auch irgendwie, wo lief das auf MTV oder so, da war auch das Thema alte Songs und dann waren da irgendwelche Kommentatoren, die meinten, also die Frage wurde ja auch nie wirklich beantwortet. Stimmt! Ja, genau. Oh, Mann, wie teuer ist das Ding jetzt? Sehr geil. Man weiß es nicht. Kennst du noch? Oder, warte mal, komm mal her. Ich gucke jetzt hier gerade mal meine Bibliothek durch. Habe ich noch irgendwas super Peinliches? Ja. Ich habe so viel peinliche Musik bei mir auf dem Rechner. Aber bei mir fing das ja damals an, 89, Café del Mar. Café del Mar? Das, okay. Café del Mar, Leute, das ist ein echtes Café auf Ibiza, das gibt es tatsächlich. Das ist jetzt ziemlich scheiße. Also 89 war ich das erste Mal im Café del Mar, war meine Mitbewohnerin, mit der ich in Spanien zusammengelebt habe, also in Madrid. Ich habe mal eine Zeit lang in Madrid gelebt. Die ist Ibizenkerin und die wohnt in San Antonio oder wohnte oder kam daher. Da ist das Café del Mar und da sind wir hingegangen. Und das war damals, haben sie... Da gab es noch keine Café del Mar eigenen Sampler, sondern die haben damals eben Art of Noise zum Sonnenuntergang gespielt. Und dann liegst du halt am Strand, hörst Art of Noise und die Sonne geht unter und das ist echt ziemlich cool. Mhm. Und das war für mich immer so Café del Mar und Ibiza, so wie das damals Anfang der 90er war. Das waren ja diese Discos ohne Dach. Und mittlerweile haben die ja alle ein Dach wegen Lärmschutz und so. Das heißt also, du warst irgendwie in Diskotheken, wo es echte Bäume gab, ja, und freier Himmel und das war alles total cool. Und dann bin ich irgendwann mal Jahre später nach Ibiza gefahren und hatte immer noch dieses Bild. Und dann ich immer so, ja, zu meinem damaligen Freund, ey, wir müssen unbedingt ins Café del Mar, ist so super. Und der José Pandia, der war früher mal im Übrigen Kellner, der diese Sampler gemacht hat, der auch, mhm, da muss ein Schweinegeld damit verdient haben dann. Und Leute, was soll ich euch sagen? Es war natürlich überhaupt nicht mehr so, ne? Ja, klar. Daneben hatte denn ein anderes Café aufgemacht. Wenn du vorne am Strand gesessen hast, an den Wellen, hat sich denn so die beiden Musikrichtungen haben sich denn so überschnitten. Das, ja, war dann schon mal richtig scheiße. Also vorne an den Wellen konntest du irgendwie gar nicht mehr so richtig sitzen. Ja, und dann hatte man ja wieder dieses übliche Erlebnis, man selber ist älter geworden, und aber das Durchschnittsalter ist gleich geblieben. Ja, wie es halt so ist. Tja. Aber willst du mal was Geiles hören? Ich behalte es mal so in Erinnerung, wie es war. Genau, willst du mal was Geiles hören? Ich habe Ich verstehe dich gerade wieder nicht, weil du wieder dein billiges Internet da am Start hast. Dein Internetplagiat. Aber du hörst es dann, genau, mein Internet, aber du hörst es dann im Abschaltimpuls selber. Hä? Ja. Willst du mal, soll ich mal? Kennst du Break? Bitte? Street Dance von Break Machine? Kennst du? Break? Wie? Ja, Street Dance. Schreib's mir. Zeig's mir. Total geil. Ich find das geil. Nee, schreib's. Ach ja, Gott. Naja. Ich find das total geil. Oh. Ja. Das ist richtig Breakdance. Wann kam denn eigentlich Wham? Das war doch auch in der Zeit. Ja. Wham. Immer gute Laune Musik, Leute. Hammer. Ja, Wham halt, ne? Ich bin ja immer noch ein großer Fan von Georg Michael. Der hat aber leider ziemliche Drogenprobleme. Finde ich sehr schade. Schorsch? Descharge. Ja, ich nenne ihn ja immer Georg Michael. Georg Michael. Was wir jetzt mal gepflegt weggelassen habt, ihr habt das vielleicht bemerkt, ist die Neue Deutsche Welle. Das machen wir nicht ohne Grund. Richtig. War echt scheiße. Weil, nein, das ist so fail. Also, nee. Das war echt vor allem, fail. Das ist für mich... Ich habe das auf diversen Partys ertragen müssen. Das könnt ihr euch sicherlich vorstellen. Warum hast du das gemacht? Weil man das damals gehört hat, das konntest du gar nicht umgehen. Nö. Und ich musste ja auf die Partys, weil ich dann irgend so einen Typen toll fand und dann... ja gut, da bist du selber schuld. Da war dann doch wieder nichts. Da bist du selber schuld. Also, ja, das ist aber immer so in dem Alter. Aber das ist immer so. Das kann ich nicht besprechen. Also kein NDW kann ich nicht besprechen. Einmal, weil ich deutsche Musik in der Regel absolut einfach nur schlecht finde. Ja, das geht zurück in die Urzeiten. Ja, Roland Kaiser, wer auch immer, über Neue Deutsche Welle, Nena, absolut, nee, ist ein, ich suche mir auch ja, richtig die Burner ja, rauf. Ja, Nena. Ja, ja, na, Nena ist doch ist egal, jetzt lass mich doch. Frau, die ist und, die aktuelle, ich finde ein geiles, egal, die aktuelle Musik kannst du auch nicht hören. Aber das ist ja für mich so der Rausschmeißer schlechthin. Also wenn ich irgendwo bin und es läuft von Nena 99 Luftballons, bin ich weg. Das habe ich ein einziges Mal nicht gemacht. Das war während des Films Watchmen. The Watchmen. Da kommt in irgendeiner Szene vollkommen unmotiviert, kommt auf einmal 99 Luftballons. Und ich habe mit mir gekämpft, um rauszugehen, hätte ich es mal gemacht. Ich habe es nicht gemacht, ja, ich habe es bereut. Das war bei Watchmen ganz gut gewesen, ja. Ich wollte auch mal auf den Georg Michael zurückkommen. Was wollte ich denn jetzt dazu sagen? Entschuldigung. Ja, Last Christmas, ne? Leute, ist bald wieder zu weit. Nee. Oh, das ist für mich ein Grund, kein Radio zu hören. Nee, ehrlich, ich kann das nicht mehr hören. Ich kann das immer noch hören. Nee. Ich finde das gar nicht schlimm. Ich mag auch George Michael nicht so. Der Club Tropicana. Es gibt zwei Lieder, die ich gut finde. Hier, diese seine, ach, wie heißt denn das? Songs of the Last Century. Heißt sie so? Was denn? Ja, diese, wo er diese Coversongs gemacht hat. Ja. Der Georg hat ja eine schöne Stimme auch. Manchmal. Doch, doch. Also diese Songs of the Last Century, die ist wirklich schön. Also ich mag von ihm Freedom. From. Freedom? Ja, wegen des Videos. Nein. Ich kenne die Zeit was mit ist den das Supermodels. Was ist das für ein Video? Ich kenne das nämlich gar nicht aus. Was ist das mit den Supermodels? Nee, das war doch... War das nicht das Vogue? War Freedom, aber nee, ganz sicher. Das war Madonna. Vogue war ja. Ach, Madonna, die haben wir total vergessen. Ja, nee, die können wir auch rauslassen. Nee, vergiss es. lass sie. Obwohl, Vogue fand ich immer super. Ja, ich. Das war immer in der Disco, in der wir waren. Da kommt immer schon Puten dazu. Ich fand auch, wie heißt es? Like a Prayer? Fand ich auch gut. Also das Video? Nö. Habe ich immer einen Ton ausgemacht? Nee, egal. Nö, das ist immer so, nö. Nee, also Madonna, nee. Madonna nicht meins. Aber auch, wie gesagt, vom Schorsch ist es Freedom und auch wie heißt denn das? I Want Your Sex. Mhm. Das ist auch sehr geil. Und das sind so die einzigen beiden, die ich richtig cool von ihm finde. Er hat mehrere gute, finde ich, also. Ja, aber die mir jetzt so auch so präsent sind. Es gibt auch sehr gute Balladen von ihm. Ja, Break Me Up Before You Go Go. Nee, aber das ist auch sehr, sehr lustig. Wham. Das war halt, ja, Wham. Aber er hat ja viele, viele Balladen auch dann geschrieben nachher, als sein Lebensgefährte da ja gestorben war. Ja. Ja. Komm, eine... Naja, der Georg. Aber einen muss ich jetzt noch erwähnen, ich weiß, dass du den nicht magst, beziehungsweise die Gruppe nicht magst. Ich finde aber, sie hatte sehr, teilweise sehr großen Einfluss auf die Musiklandschaft. Das ist Phil Collins, beziehungsweise Genesis. Ja, ich weiß. Oh, komm, ja, dann kannst du auch gleich, mach Queen auch noch dabei und die alle, ja, alle die, in der ich Richtung. Weiß, die magst du nicht. Kennst du noch Barclay James Harvest? Klar. Und Jean-Michel Jarre. Natürlich. Oxygen. Vierte Klasse. Oxygen ist sehr geil. Jean-Michel Jarre. Den habe ich auch mal live gesehen. Vierte Klasse. Sehr geil. Ja. Und Barclay James Harvest war ja Life is for Living zum Beispiel, was auch ein ultra geiles Ding ist. Und wenn du das mal live hörst, ich habe das mal von der Coverband gehört, richtig geil live gespielt, da geht sie einfach nur oh, dann stehst du da und alles zieht sich zusammen und das ist einfach nur richtig geil. Was auch wahrscheinlich sehr cool denken ist. Unsere Leute so wie Fellow oder so, die sind total jung, ne? Für die sind das überhaupt die denken jetzt. Ey, YouTube, alles gut. Da kann man eingeben, YouTube, alles gut. Wunderbar, traumhaft, echt alles geil. Gut. Und dann denken sie sich wahrscheinlich, da muss ich jetzt wieder sagen, wo wir über Filme reden oder so. Saturday Night Fever. Die Bee Gees. Wie geil, den Film kann man, glaube ich, auch nur gut finden, wenn man dieses Zeitfeeling miterlebt hat. Also es war ja so das Ende, ich habe ja gerade noch so die 70er, sag ich mal, gefühlsmäßig miterlebt, ja, aber ich war ja noch zu jung, um da wirklich richtig mitzumischen. Ich erinnere mich noch an den ersten Star Wars Film, durfte ich ja nicht gucken, an die Schlangen vor den Kinos und so. Ja. Aber die Bee Gees, das musst du auch mal sagen, die Bee Gees waren eigentlich cool. Ich fand die geil. Ja, naja. Gut, auch nicht alles. Auch nicht alles, aber... Aber wir waren ja eigentlich geil. 90er schon wieder. Ich wollte mal so auf diesen... Was hörst du denn jetzt? Elektropop finde ich geil. Techno. Elektropop Mark ist O. Techno. Dieser Fail-DJ. Ja. Max. Was ist denn gerade auf deinem iPod, iPhone? Auf meinem iPhone? Außer der Abschaltimpuls. Außer dem Abschaltimpuls? Außer meinen Podcasts, die ich immer höre, wenn ich mit der Bahn fahre. Ja, genau. Wollen wir mal reinhören bei meiner Musik oder was? Was habe ich denn? Ja. Keine Ahnung. Ich bin ja mehr so der rockige, beziehungsweise ich habe. Das ist. Ja, ich kann dann auch gleich mal. Ich höre jetzt mal heute auch was ganz Ruhiges. Mach mal. Das hörst du gerade. Kennst du nicht? Das ist aber total oldschool, ja, kenne ich, klar. Taylor Dane? Nein, ich wollte wissen, was du jetzt dran. Ja, ich kenne Taylor Dane. Da habe ich beide. Also die beiden Bekannten. Prove Your Love und... warte mal, halt Pause. Prove Your Love und Tell It To My Heart. Kann noch nicht mal mit seinem iPhone umgehen. Ja, kann ich manchmal nicht. Wollen wir noch was? So, ich spiele euch mal was vor, was ich jetzt gerade höre. Okay. Ich hab noch was. Das ist... Wer ist das? Das ist der Jeff. Ja. Jeff Cascaro. Genau. Das ist schöner Soul. Willst du mal was richtig geil? Aber sonst... Ich hab noch was. Ich hab auch noch mal was anderes, was ich sonst so höre. Jeff Cascaro ist Soul, hört ihr ein bisschen, wenn ich runterkommen will, weil das ging ja gut. Heute gar nicht mehr alles. Darf ich? Das ist so geil. Kennt ihr das noch? Ja. Ich finde das geil. Ja, komm, aber das ist alles so... Ja, aber das ist doch alles zu alt. Ach, du bist das schon alles so alte Kamellen. Ja, auch alte Sachen. Sollst mal das, was du jetzt ja, hörst. Ja, das höre ich. Guck. Ja, höre ich. Ach, du meinst aktuelle Musik? Moderne Sachen. Ja, aktuelle Musik. Ach so. So, das ist eigentlich so das, was ich sonst so höre. Geht jetzt stundenlang so weiter, ihr Lieben. Ich bin so eine Lounge-Ambient-Schlampe. Der war geil. Ja, habe ich ohne Ende. Ah, wie cool. Wirklich, rauf und runter. Was ich sehr geil finde, ist das hier. Das ist auch schon ein bisschen älter, aber das ist total cool. Warte mal. Ja. Artful Dodger. Kann man nur empfehlen. Richtig cool. Ja. Was hab ich noch? Ich will jetzt ja nicht mit euch die ganze Zeit hier irgendwelche Ambient-House-Geschichten hören, ne? Willst du nicht? Ich hab dir wahrscheinlich. Willst du mal was Hip-Hoppigeres? Ja, habe ich auch. Ich habe auch was Hip-Hop-Gerätes, was man gar nicht glaubt. Okay, hier. Dann mache ich was Rockiges. Nee, das wollte ich jetzt gerade mal hören. Der Song ist sehr geil. Das witzige Leute ist, ich hatte ja, bis mir der Trecker mein Auto kaputt gefahren hat, hatte ich ja dieses Jahr noch ein Cabrio. Ja, dann hat mir leider ein Trecker das Cabrio kaputt die Vorfahrt genommen und damit ist das Auto dann gestorben, leider. Aber das wäre sehr geil, wenn ich im Sommer offen gefahren bin. Und dann hatte ich mal Bock auf sowas hier, auf richtig geilen Hip-Hop. Dann habe ich aber in der Regel, weil ich komme ja von der Arbeit, dann habe ich einen Anzug an. Also ein Kostüm. Ich finde das geil. Aber die Leute gucken schon ein bisschen irritiert, ne? Weil ich sehe ja nicht so unbedingt aus wie so eine. Jo, aber ich sehe ja halt eher aus wie so eine Ambient-Soul-Tante, das passt dann schon. Wobei, da sage ich dir nachher nochmal was dazu, wenn wir off-air sind. Weil dann, ja. Dann kann ich. Ja, egal. Was ich auch. Das habe ich jetzt letztens habe ich das gehört. Fand ich voll. Hallo? Fand ich voll cool. Ja. Ist jetzt mal so richtig. Da stehst du auch nicht so drauf, weil das ist Gitarre. Aber. Ja, Gitarre ist nicht meins. Das ist sehr geil. Die Stimme ist sehr geil. Milo, sehr geil. Und das habe ich? Ja, und dann gehen wir mal hier zu einem, den man hier immer hören kann. Den kennst du auch, findest du auch gut. Ich glaube, da scheiden sich auch die Geister. Entweder die Leute finden ihn gut oder nicht, ne? Hm? Candy, ihr Lieben. Candy. Sehr geil. Falls ihr ihn nicht erkannt habt. Soll ich nochmal was Abgespacedes? Wissen noch mal was Abgespacedes? Ja, mach mal. Richtig? Mhm. Richtig oder ein bisschen? Oh, du. Also was ich denke, kommt aus der Werbung? Kennt man? Okay, ja. Okay. Was habe ich noch? Ich habe so viel Müll, merke ich gerade. Was hier alles hier? Ah, komm, hier, komm. Bitte. Cascada. Finde ich geil. Evacuate the Dance Floor. Hammer. Video ist scheiße, aber der Song ist geil. Das ist geil, ja. Ich habe noch so einen richtigen Fail. So geil. Den habe ich letztens gefunden. Den habe ich noch nicht synchronisiert, glaube ich. Das fand ich so geil. Und das musste ich mir unbedingt. B.B. King finde ich auch sehr geil übrigens. Das ist ja so richtig. Aber das ist jetzt schon wieder zu alt. Warte mal eben kurz. Jetzt muss ich mal eben gucken, wie heißt denn das Ding? Das ist ja gute Frage. Was? Dann muss ich ja mal eben kurz in meine andere Liste gucken. Guck mal in deine andere Liste. Ich habe noch. Wollen wir noch ein paar? Willst du mal? Oh, das ist total genial. Kennst du das? Oh, hier, Leute, das ist hier aber auch, ne? Hatten wir schon bei Filmmusik, aber finde ich aber wieder super. Genau, für Willi. Ja, für Willi. Übrigens, ach, ich habe es schon mal gesagt, Tom Jones, ja. Tom Jones. Komm her. Willst du mal, kennst du das? Ja. Ich finde es total geil. Ich höre es jetzt so kaum. Das ist macht nichts. Windows Media Player von Charles Hamilton. Richtig cool. Der hat den Song nur mit Windows-Songs gemacht. Aha, ja, auch nicht schlecht. Finde ich auch sehr, sehr geil. Aber so, in der Liste ist er schon mal nicht. Hast du auch noch was? Hier vielleicht. Ich muss mal gucken. Ich habe ja irgendwo den totalen Fail. Wir haben ja auch hier diverse Listen, die ja auch mal ganz unterschiedlich sind. Da haben wir da nicht mal irgendwas. Genius Mixes. Ja, hier. Vom Roy Davis. Roy Davis Jr., der ist gar nicht schlecht. Der macht bloß zu wenig Musik, finde ich. Wollt ihr? Ja. Soll ich mal machen, dass mich alle hassen? Wieso? Ich kann mal machen, dass mich alle hassen. Ja. Das ist auf meiner Platte. Also das habe ich nicht irgendwo rausgezogen oder irgendwo YouTube jetzt, sondern das habe ich. Das ist jetzt kein Scheiß, das habe ich wirklich auf meiner Platte. Das. Ja. Komm, ich mal. Bitte. Was ist das denn? Ich höre das Gott sei Dank gerade nicht so. Erasure. Ich war mal, nee, Quatsch, war ich auf einem Erasure-Konzert? Nee, Erasure nicht. Von dem anderen. Ja, Kuder und Dorfmeister, sagt ihr jetzt auch noch was? Sehr schön, die waren auch gut. Da habe ich jetzt aber nur von Dorfmeister, die sind ja jetzt nicht mehr. Ja. Ja, das magst du nicht so, ne? War das nicht so? Ja, geht. Ist nicht so meins, aber geht. Der Dorfmeister. Ja. Hall & Oates. Die habe ich letztens noch gesehen. Gar nicht mal so schlecht. Hall & Oates finde ich cool. Ja. Gar nicht mal so schlecht. So, was haben wir hier noch? Ja, gut. Dann wollen wir doch mal dazu stehen. Ich habe auch hier sowas, Leute. Ganz Mainstream. Hat, glaube ich, jeder, oder? Muss sein. Ja, kann man machen, muss man nicht. Komm, ja. Komm, kennst du? Aber er kann golfen. Ja, aber er kann golfen. Ich finde, es gibt eine... Aber hier, Leute. Immer wieder schön. Schön erkannt? Ja, klar. Ihr Lieben, ihr auch? Vielleicht manche noch nicht, oder? Weiß nicht. Jetzt aber. Ja. Klar. Das kennt man. Das kennt man. Das kennt man. Ich hab noch was sehr Cooles. Eigentlich... Wollen wir uns Klaus Lage anhören? Nee, ne? Nein, wir wollen nicht auf Respekt, auf gar keinen Fall. Aber kennst du das? Wollen wir nicht. Genau, Signs. Ja, der Snoop Dogg, der ist auch nicht schlecht. Ja. Wollte ich euch aber gar nicht. Ich wollte hier euch mal hier sowas hier vorspielen. Das sind den Cognito, falls ihr den nicht kennt, kann man super auf dem Cabrio mitfahren, wenn man noch eins hätte. Ja. Das ich habe jetzt keins mehr. Ich habe mir jetzt nicht nochmal ein Cabrio gekauft. Wegen meiner Frisur, ihr wisst schon. Ja. Quatsch. Ja, egal. Alles gut. So, haben wir noch irgendwas Schönes? Nee, jetzt ist es auch. Ist auch gut. Was ist das? Samantha Fox. Ach du Scheiße, ja gut. Das muss man auch alles nicht hören. Total geil. Na. So, komm, eins spiele ich euch jetzt noch vor von meinen Lounge-Hausgeschichten. Das sind die House Jazz Masters von Mondo. Ist schon ein bisschen älter, ich glaube von 2006 oder so. Aber finde ich immer noch total geil. Wenn man dann so im Dunkeln nach Hause fährt, dann kommt das total gut. Wenn man da nicht gerade Abschaltimpuls hören muss. Da auf. Hint. Genau. Komm, was? So. Ein rockiges noch. Nee, komm, jetzt ist Schluss. Ein rockiges noch, das haben wir noch gar nicht. Was denn? Letztens, magst du überhaupt nicht, wahrscheinlich. Habe ich letztens... Ja, dann mach weg. Dann mach weg. Ja, da musst du ja nicht hinhören. Nee, habe ich letztens gefunden, fand ich sehr geil. The Red Jumpsuit Apparatus. Nee, komm, das magst du nicht. Komm, das lassen wir. Nee, Face Down, alles gut. Super. Super Song, richtig cool. Aber magst du nicht. Mhm. Ist okay. So. Okay, ihr Lieben. Komm, no? Mach Feierabend, du. So, Vesra hat ja gesagt, ich hätte vermeintlich einen fantastischen Musikgeschmack. Jetzt wisst ihr, was er darunter versteht. Ich finde, du hast, du bist vom Geschmack her, finde ich dich sehr abwechslungsreich teilweise, beziehungsweise sehr, sehr stringent. Also du hast so deinen Geschmack und da bist du und da bleibst du. Und ich finde, also so, wenn du mir was vorschlägst, in der Regel finde ich das gut. Das habe ich ja jetzt so nicht. Also wenn ich dir was zeige, ich bin ja so vollkommen durchgeknallt. Ja, man hört ja, was ich für so Scheiße auch dabei habe. Wir haben Jamiroquai noch gar nicht erwähnt, leider. Jamiroquai? Naja. Ja, Jamiroquai ist sehr cool. Willst du noch einen hinterher schieben? Warum hat der jetzt so viel Drogen genommen? Was soll die Scheiße? Der soll mal wieder Musik machen. Macht er das? Amy Winehouse. Nee, er macht Drogen. Ich glaube, er macht dann Drogen. Okay. Das scheint da ganz modern zu sein. Ja, Jamiroquai ist sehr cool. Großbritannien. Also es ist ja eigentlich eine Gruppe. Das ist ja nicht er, sondern das ist ja die Gruppe Jamiroquai. Aber egal. Ja gut, aber er schreibt die Dinger ja immer, ja, ne? Genau. Macht nichts. Aber sehr cool. Sehr cool, ja. Eins fand ich auch ganz faszinierend, obwohl, das hätte ich dir auch nicht zugetraut. Das war aber nur, weil der Puffy dabei war. Der Puffy? Der Puff. Der Puff. Ja, der Puffy. Das ist super. Genau, das war vom Godzilla Soundtrack. Puff Daddy featuring Jimmy Page. Come with me. Richtig, ja. Sehr geil. Aber ihr habt das ja schon gehört, dass ich manchmal brauche ich so harte Hip-Hop-Dinger, wo mein Mann immer fragt, ey, geht's noch? Ja, das ist überhaupt nicht seine Richtung. Kann man das so? Und dann ist die andere Richtung, also ich mag auch Mos Def oder so, der hat einige echt coole Sachen gemacht. Mos Def? Ich bin begeistert. Und dann ist halt die andere Richtung, ist halt was Jeff Cascaro, also das ist echt richtig Soul. Ja. Und wir haben auch ganz viel, wir haben ja noch ganz viele CDs, so ungefähr über 500, wovon ich irgendwie noch nicht viel gehört habe. Wir haben auch ganz, ich nenne das immer Barmusik, das ist schwer zu sagen, aber da gehört auf jeden Fall immer ein Saxophon dabei. Ja. Solche Musik. Das ist, ja. Ja, es ist schwierig. Cool Jazz, und ich mag auch manchmal klassische Musik, gebe ich ja zu. Ich bin ja so eine alte Chopin-Tante. Also ich habe ja einen Freund von uns, der spielt sehr, sehr gut Klavier, also wirklich richtig, richtig gut. Mhm. Und der meinte irgendwann mal zu mir, du kriegst jede Frau mit Chopin. Ich gucke ihn an. Aber er hat recht. Ist so. Da muss ich hinsetzen irgendwo am Klavier Chopin spielen und alle Frauen schmachten los. Ja. Das ist eine Kunst, die ich nie gemeistert habe. Ja. Aber er ist auch so der Künstlertyp, weißt du? Hat so Locken, die hat dann immer aus dem Gesicht so ein bisschen gegelt und sieht gar nicht so schlecht aus und wenn dann immer so der Künstlertyp, ne? Ja. Ja. Ich habe keine Haare, noch nicht mal Locken. Nee, du musst halt einen auf intellektuell machen oder so. Weil Künstlertyp funktioniert ja nicht. Ja, aber intellektuell? Ich meine, du hast dich schon oft genug mit mir unterhalten. Wir sollten aufhören. Ihr Lieben, wollt ihr nicht mal Feedback geben? Du, Elli, ich muss dir nochmal sagen, wenn ich Witze über mein... Ist okay. Ich unter... Okay. So, das war's mit dem Abstandimpuls. Also, wir machen... Ja. Ab nächstes Mal habe ich dann eine neue Partnerin. Bett. Jetzt ist da bald schon eine 23 da oben. Die 23? Ja, genau, 23. Machen wir Verschwörungstheorie. Uhrzeittechnisch. Genau. Was? Hä? Ich rede nur von der Uhrzeit immer schon die ganze Zeit. Ja, nächster ist 23. Ja, ich muss ins Bett. Habe ich voll die super Idee. Ja, das auch. Habe ich dir schon erzählt? AI23, was wir da machen? Nö. Hör nicht. Keine Ahnung, aber das kannst du mir jetzt mailen. Ich habe jetzt keine Zeit mehr, ich will jetzt ins Bett. Ja, ich will eigentlich auch nicht. Egal, was auch immer. Wie auch immer. So, Leute, gebt mal Feedback. Jetzt mal ernsthaft. Genau. Hier, Guild Wars, ihr müsst jetzt aber richtig Feedback geben. Mal schön. Ihr habt euch das gewünscht und ich erwarte jetzt. Leute, genau. Denkt an die Bewegung in Matrix. Wisst ihr noch? Ja. Im Training von... Morpheus und Neo. Wo Morpheus diese geile Handbewegung macht. Komm her. Neo, ja, so, dann und das müsst ihr euch jetzt vorstellen? Genau. Und Neo kommt ja auch her und das erwarte ich von euch eigentlich auch, Leute. Schreibt jetzt auch mal richtig Feedback. Ihr habt euch das hier mal gewünscht. Jetzt habt ihr das wirklich ausführlichst bekommen. Wir machen ja echt alles, was ihr wollt. Ihr könnt euch über uns lustig machen. Ihr könnt uns anflamen, weil wir Guild Wars Musik, Nightfall und Eye of the North einfach mal komplett abgestraft haben. Genau. Ihr könnt gleich sagen, diese Gwen-Theme Prophecies tut, wollten wir noch nie, danke, oder finden wir auch toppi. Und dann könnt ihr euch auch mal tierisch lustig machen über die Musik, die wir so hören. Und wenn ihr schon immer wissen wolltet, wie scheiße die Teens ausgesehen habt, einfach googeln. Ja, genau. Ich stehe dazu. Ich war 11 und... Brauchte das Geld. Egal. Nö, da habe ich ja Geld für bezahlt. Dann war das ein schlechtes... Egal. Feedback, wie immer, dürft ihr geben im Thread... im Wartower-Forum. Und Leute, wenn ihr eure Lieblingssongs YouTube einbinden. Genau, embedden, sagen, ja, hey, super embedden. Song, alles gut. Oder, hey, Fesra, ich bin voll mit dir. Rock muss sein. Ja, dann auch hinterher, wenn ihr sagt, nee, Fesra, du, Rock ist scheiße. Ich bin da voll bei Ellie. Dann auch rein damit. Wenn ihr Headbanger seid, ist in Ordnung, redet drüber. Jeder Mensch hat Fehler. Genau. Vielleicht hören die auch Punk. Wir haben total. Ja, Punk genau. War ich total witzig, genau. Als die ersten Punks genau, so kamen Punk. Und als die letzten Punks dann noch übrig geblieben sind. Ich weiß noch, ich war ja damals die Obersnobzicke, muss ich nochmal kurz sagen. Als ich dann in dieser Kleinstadt anfing zu studieren, einer echten Universitätsstadt, da gab es noch Punks. Bei uns in der großen bösen Stadt nicht mehr, war out. Und ich kam zurück in meinen snobbigen Laden. Hatte mein Glas in der Hand und meinte, Leute, ihr glaubt es nicht, was ich gesehen habe. Da waren noch Punks und alle, nein! So war das. Anfang der 90er, ihr Lieben. Da war das echt out. Ja. Aber ist jetzt wieder Retro. Ist okay. Könnt auch Fotos von euren Schatten. Von euren Punks, die bei euch um die Ecke wohnen. Gibt es die überhaupt wirklich noch? Nee, das sind alles. Nee, die sind alle befriedet. Billy Idol, weißt du noch, der Edelpunk? Billy Idol, Dancing with Myself. Oh, wie geil. Der hatte auch nur 2 Hits und ist davon, da hat sein Leben lang davon gelebt. Ja, nee, komm, Mauer ist weg, Berlin ist offen, es gibt keine Punks mehr irgendwie, ich weiß auch nicht. Flash for Fantasy. Genau, Flash for Fantasy. Wie die, egal, das Internet, nee, komm, das passt mal. Das so, Leute, hier, jetzt mal Feedback. Also Feedback, Leute, vernünftig, ausführlich mit YouTube-Embedding von euren Lieblingssongs. Genau, wenn ihr schon richtig scheißen wollt, könnt ihr das machen, aber dann bitte mit Counterparts. Richtig. Und für alle. So, und ich meine dich, Fellow, und dich, Kikuta. Und dich, Mentos. So, habe ja auch was gesagt. Und das Ganze könnt ihr machen. Darf ich jetzt endlich sagen, wo wir das machen? Ja, egal. Ich mache das jetzt einfach. Das machen wir im Watertower Forum, in der Kreativecke, in der Medienecke, in den Tonspuren. Da schön rein oder als Kommentar oder in die Interessengemeinschaften. Interessengemeinschaften, alles gut. Voll toll. Die Diskussion, genau. Ich fand die Diskussion, die jetzt letztens abging, in der letzten Woche, fand ich voll geil. Wurde immer kurzer. Fand ich aber voll geil. Welche Diskussion jetzt? So, was jetzt so im Laufe der letzten Tage, was da so gemacht wurde, fand ich voll geil. Finde ich auch gut, ja. Kann ruhig so bleiben. Ich finde das ja sowieso super. Irgendwie Fellow, ne? Immer, man weiß immer Bescheid, was geht. Australien total nah dran. Richtig, alles gut. Fellow hat übrigens keine Zeit zum Surfen. Ja, ich weiß. Keine Zeit. Hat er halt nicht. Pech gehabt. Und ich kann das mit der keine Zeit ja verstehen. Ja, ich auch. Voll. Ich bin ja voll mit dir. Okay. Und wir sind alle voll mit dir. Wir sind alle voll mit dir. Und das mit der Wave finde ich auch voll gut. Mentos ja auch. Wenn, wie gesagt, alle Invitations. Du hast noch keinen Zugang, gell? Du fährst dran. Du wavest noch nicht. Ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt noch wiederholen muss. Bis du eine Invitation hast? Nee, nix. Jetzt hier Schluss, Leute. Schluss für heute. Wir müssen ins Bett. Also ja, du in dein Bett, ja, ich in mein Bett. Ja, immer noch. Ich weiß. Immer noch. Nee, das ist der Leute. Nee. Nee. Immer noch, das verdammt. Wird sich auch nicht ändern. Egal. Und, was ihr wieder denkt. Und als vergesst es. Ja, die Zeiten. Nee. Genau. Das ist, nö, ich wollte jetzt gerade was sagen. Das hätte ich mich auch reingeritten. Das wollen wir nicht. Schreib's mir als E-Mail. Nee. Ich schreibe dir E-Mail. Keine Zeit. Ja. Frag mal Q. Aber ich bin wichtiger. Kannst du es als Geschäftsmail tarnen? Oh, jetzt hier. Ich bin der Kollege. Jetzt ist schon eine Ansage von links von meinem Mann, der sagt, ich muss ins Bett. Der ist doch fast zu streng, mein Mann. Von, ja, nee, antanzen. Das Thema ist antanzen. Zum Appell. Auf geht's. Und als Gute-Nacht-Vorschlag sage ich euch noch mal, googelt Digital Emotion Go-Go Yellow Screen. In diesem Sinne. Tut es nicht. Was? Tut es nicht. Doch, gibt es. Macht lieber das Sandmännchen an. Gibt es. Gibt es. Voll gute toll. Nacht. Schlaft gut, träumt süß und macht nur Sachen, die Ellie und ich auch machen würden. Nee, lasst mal. Also bis dann. Feedback geben. Gute Nacht. Tschüss. Ja.